Ihr seid Affen mit eurem Scheiß da immer. Immer muss immer alles total gehypt und crazy und cool sein. So seid ihr drauf, ihr Scheiß-Hipster. What's up? Oh, ich kann es gar nicht abwarten. Star Wars Episode 7. Da wäre ich schon ganz feucht im Schlüpfer. Ja, da kann man von Anfang an gegen turnen. Das ist ein Scheißfilm. Das glaube ich auch, aber ich freue mich trotzdem. Ich lasse mir den Spaß nicht verderben. Diese Serie, oder wie man das nennen soll, ja, da war die Hälfte Scheiße. Ja, ich würde sogar so weit gehen, dass 4 von 6 Scheiße waren. Ich habe ja nur 3 gesehen. Und davon nur 2,5 richtig. Den letzten, da bin ich eingepennt. Also den dritten. Das war sogar noch der beste von den ersten dreien. Ja, da kannst du mal sehen, wenn ich schon beim besten von den dreien einpenne. Beim ersten war ich mittags im Kino. Das könnte ein Grund dafür sein, dass ich nicht einpenne, wenn ich mittags ins Kino gehe. Und beim zweiten, den weiß ich gar nicht, wann ich den gesehen habe. Kann auch gut sein, dass ich den nie gesehen habe und nur denke, ich hätte ihn gesehen. Was passiert denn da? Ach, alles. Wird da nicht Prinzessin Lilifee, wird die da nicht irgendwie dann... Geil auf den anderen Vogel. Gesprochen hast, ne? Ich habe noch nie einen Menschen in meinem Leben kennengelernt, der so dermaßen keine Emotionen zu irgendwelchen Hypes zulässt. Du, das hört sich fast so an, als findest du, als wäre das ein Problem. Die war ein großer Fan der Bücher von Panem. Und obviously sind ja die letzten beiden keine schlechten Filme. Da kann man doch mal sagen, man fand den gut. Also ich fand den dritten, den ersten von diesen beiden letzten Teilen ziemlich scheiße, muss ich sagen. Den dritten? Ja, Tribute von Panem, der dritte Teil, der erste, der... Mockingjay 1. Ja, den fand ich ziemlich scheiße. Film. Den fand ich kacke. Ich fand den ersten, fand ich toll, den zweiten, da dachte ich mir so, ja gut, ist halt so ein Teil zwischen dem ersten und dem dritten. Ja. Und den dritten habe ich dann gedacht, naja, also bei dem habe ich mir jetzt so gedacht, na gut, der baut das große Finale auf, aber wenn ich ehrlich sein soll, ich verschiebe jetzt schon seit 10 Tagen diesen, ich sage jetzt mal, vierten Teil, weil das ist für mich tot schon. Ich kann dir aber sagen, am Donnerstag gibt's bei Lidl den 26.11. Kuschelmode. Lidl kuschelig. Mit Lidl kuschelig durch den Winter. Da klicke ich mal drauf. Wie kommst denn du auf Lidl.de? Hier, auf Yahoo ist meine Startseite und da wird promotet. Yahoo ist deine Startseite? Ja. Und AOL deine E-Mail-Adresse, oder? Na klar. Cool. Jemand zieht sich aus im Radio. Pass auf. Was gefällt dir an dem Lied? Weil das ist behindert. Ein Mann aus Stahl, eine Frau aus Holz ergibt ein Kind aus Wolle, aus Stroh. Ja. Das ist so unglaublich hohl, dieses Lied. Dass bislang hört sich's an wie ein normales Pädophilen-Lied. Juliane Werding-Konzert. Nimmst du schon auf, oder? Ich nehme immer schon auf. Warum geht's Juliane ja hier? Juliane Werding? Ja, kennst du die nicht mehr? Doch. Schatten im Wind. Kennst du das Lied nicht? Das war doch so schön. Das Liedlich? Ja. Jetzt ist ein emotionaler Bruch hier drin. Der ist schon lange vorhanden. Das, ich kann dir sagen, an was das liegt. Aber ich muss noch irgendwie, Lena räkelt sich in Sexy Dessous. Deswegen ist Yahoo meine Startseite. Ja, Lena, die Sängerin, ja? Erke. Ach so, ja gut, die ist bei mir auch schon unten durch. Hast du die schon gezimmert oder was? Nee, ich weiß auch nicht, aber das sind so Frauen, die... Oh, ich hatte heute... Die landen bei mir einfach nicht. Ich war ja heute bei der Physiotherapie. Und da war, also das gute alte Ranking rauspackt, war 1 bis 10, war eine 9. Das ist meistens so. Das ist ganz oft so, dass sehr attraktive Frauen diesen Beruf wählen, warum auch immer. Die war aber nicht nur unfassbar ein unglaublich schöner Mensch, sondern auch sehr, sehr charmant. Und ich habe zu ihr gesagt, Sie sind ein Schatz. Ja gut, sowas würde ich nie sagen. Doch, doch. Ich lag nämlich auf dieser Streckbank. Ja, aber warum musst du doch gar nicht sagen? Du hast ja schon einen. Nee, jetzt hör doch mal zu. Du blickst doch gar nicht die Welt. Du bist doch völlig eingefahren in deine Maschen. Ja. So, ich in meinem Biedermann. Ja. Biedermann. Die gibt's auch, ne? Die macht jetzt Schlager, Janet Biedermann. Du bist ja voll in der Materie drin. Das ich merke bin voll schon. In der Materie drin. Ja. So, ich habe mich da auf diese Pritsche gelegt. Mein Hals wurde eingesäumt in diese Streckapparatur. Moment. Vielleicht fängst du ja erstmal ganz vorne an. Warum bist du überhaupt da? Weil ich es nötig habe. Denn ich habe Nackenprobleme. Stark. Und hier, UFC. Die Mädels, die heißen Mädels der UFC. Bleib mal jetzt bei einem Thema. Du hast, du hast ein Nackenproblem. Ich habe Nackenprobleme. Ich glaube, das bringt dieser Beruf, dieser Knochenjob, einfach mit sich. Na, was bedeutet das? Wenn du dich bückst, tut's weh, oder was? Nee, wenn ich nach unten, wenn ich irgendwie 20 Minuten stehe und nach unten gucke mit dem Kopf, dann tut's nach einer Zeit weh. Dann muss ich den so anknuspern, weißt du? Dann knackt's halt im Nacken. Und hast du dann auch Schwindel? Nein. Gut. Und ist das bei der Arbeit das erste Mal passiert oder ganz normal, als du dann zu Hause, weiß ich nicht, irgendwas gemacht hast? Das kann ich dir nicht sagen. Das war ein schleichender Prozess. Ich habe das nur als Sammelklage eingereicht, als ich wegen meiner Schulter beim Onkologen war. Denn ich habe auch meine linke Schulter, die ist im Prinzip, ist sie durch. Ja, hast aber du da vorerst das Ganze erstmal ignoriert, was da im Nackenbereich so los richtig, war? Richtig, das habe ich schon 2 Jahre. Okay, und bevor wir jetzt zu deiner Physiotherapie kommen, nochmal ganz kurz zur Schulter. Deine Schulter ist praktisch kaputt, sagst du. Genau, der Arzt hat mir dann die Röntgenbilder gezeigt. Da kann man mal sehen, dass ich sehr selten zum Arzt gehe. Das wird nicht mehr in so eine Leuchteorgel eingeklemmt, das Bild. Nee, es wird jetzt am Rechner gezeigt. Ohne Scheiß. Gibt's, glaube ich, mit Windows 98 hab ich das zum ersten Mal gesehen. Nee, war schon ME. Ich wirklich war so lange anscheinend nicht mehr beim Arzt. Das letzte Mal hat der Onkel Doktor mir noch da so ein altes Bild da an die Lampe gehangen. So. Und dann hat er mir gezeigt, was das Problem ist. Du hast an deinem Schultergelenk hast du so Schmiere, ne? Ja. Die ist bei mir fast weg. Ja, okay. Das knackt bei mir, speziell in der linken Schulter, hast du erst gesagt, das wird auch mit der Zeit an der rechten passieren, denn es ist immer eigentlich gleich so. Ne? Ja, und wie therapiert man das? Gar nicht. Ja, hast du da Probleme mit? Also tut dir was weh oder knackt es nur? Ja, es knackt und da manchmal habe ich, wenn es knackt, ein übertriebenes Stechen. Mhm. Ja, da habe ich natürlich auch gefragt, wie kann man das denn therapieren oder so. Da hat er gesagt, nicht, kann man nur operieren und das ist nicht schön, hat er gesagt. Naja, Schulter ist immer scheiße. Ja. Und als ich deswegen beim Arzt war, habe ich halt das auch mit meinem Nacken angesprochen und haben wir da auch ein paar Bilder gemacht und dann hat er gesagt, ihre Wirbelsäule, die ist ja nicht gerade, die ist ja gewölbt, ne? Mhm. Die hat eine S-Form. Meine ist kerzengerade. Mhm. Wie kommt das denn, weil du immer größer sein willst, als du bist? Richtig. Das ist es. Das ist es, weil der immer rumstolziert wie so ein Hahn in Langenhagen. Ja, genau. Da hat er sich die Wirbelsäule selber gerade gezogen. Das gibt's überhaupt nicht. Das ist der erste Mensch, der das geschafft hat, weil er so von sich voreingenommen ist und durch Langenhagen stolziert, dass die Wirbelsäule sich über die Jahre einfach an seinen Egoismus angepasst hat. Das gibt's ja gar nicht. Absolut. Das ist ja Wahnsinn. Psychosomatisch ist das. Das gibt's ja gar nicht. Du läufst bestimmt auch auf Schehen sitzen, wenn du mal ehrlich bist. Auf Schehen sitzen. Ja, jetzt, aber ich will noch mal was fragen zum Thema Schulter. Ist das denn für dich irgendwie so schlimm, dass es unter Umständen sogar deinen Beruf gefährden könnte? Ich will's hoffen. Naja, gut, das... Das ist kein Spaß, das ist, meine ich ernst. Ja, aber was willst du denn dann machen? Es ist ja jetzt nicht so, dass... Habe ich mir schon einen Plan ausgedacht. Ja? Dann join ich dem Odin. Gut, ja klar, da hast du natürlich ein Steinebrett bei Odin, weil ich glaube, du bist derjenige, der 150 Mal immer auf seine Videos klickt und dafür sorgt, dass Odin auch nächsten Monat sich wieder 735 Gadgets bestellen kann. Ja, E-Zigaretten. Und als Hartz-IV-Empfänger da einen Dicken machen kann. Der ist Frührentner, der Odin. Sieht man auch irgendwie ein bisschen. Ja, der wird auch immer dicker. Das ist ja für mich der Odin eine Langzeitstudie. Ich gucke, also ich habe lange nicht geguckt und ich habe jetzt gestern mal wieder geguckt. Da habe ich mir angeguckt, dass er sich das neue Samsung Galaxy S5 Neo gekauft hat. Das ist ja neue. Auch nur Frührentner. Er ist Frührentner, genau. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch schon uralt, das Telefon. Aber ich wollte noch kurz über die Eine Frage noch kurz. Er wird immer dicker, sagst du. Ja. Da fällt mir natürlich ein, diese Woche hatte Rainer Kallmund Geburtstag. Wusstest du das? Wie alt ist der geworden? 60? Ich glaube 67. 67 ist der? Hey, jetzt pass mal auf. Und jetzt kann ich es ja mal raushauen. Wusstest du, dass Kalli Kallmund bisexuell ist? Du lachst nicht, weil er auf jung steht, sondern weil er einfach mal einen Pimmel in Natura sehen wollte. Deswegen hat er sich gedacht, ist er bisexuell, dass er mal einen anderen auf den Schniepel gucken kann. Weil er selber sieht ja seinen nie. Ja, das war. Also ich bin mir sicher, dass der ein oder andere geschmunzelt hat. Du natürlich nicht. Das ist nämlich einfach in deiner Hipster-Art gar nicht verbucht zu lachen. Du bist einfach keine Frohnatur. Nee, das stimmt. So, jetzt erzähl mir mal von deiner heißen Schnitte, die dich da verbunden hat. Dann lag ich da auf der Pritsche. Also die erste Etage, die erste Etappe ist, dass ich mich auf so ein Wasserbett lege, auf so ein stählernes Wasserbett. Was die Plane ist so eine Silikonschicht und da legst du dich halt drauf. Und dann kommen von unten so Wasserstrahlen, die massieren dir den Rücken- und Nackenbereich und auch den Bandscheibenbereich. Ja. Das ist geil. Kennst du das? Nee, ich hatte Gott sei Dank noch keine Probleme, was meinen Körper angeht. Also jedenfalls keine, die durch einen Physiotherapeuten gelöst werden können. Mhm. Also das kann ich dir nur empfehlen. Wird nicht von der Krankenkasse übernommen. Kostet 8 € die Sitzung. Ist aber wirklich toll. Das ist ganz toll. Das ist da fühlst du dich einfach nur frei, wie ein Vogel. Ah, okay. Ist aber nicht so ein Floating-Ding. Also gibt's ja auch diese Floating-Chambers, sind, glaube ich, in den USA total in. Das muss ja der Oberhammer sein. Mhm. Das macht ja John Jones auch immer vom Kampf, ne? Das machen ganz viele. Ich glaube, John Jones ist eher Cryo. Das macht DC. Das machen ganz viele. Das muss auch irgendwie der Shit sein, wenn du dir da die Nippel einfrieren lässt. Aber dieses Floating-Zeug, das muss wohl, wenn du da lang genug drinne bist. Es ist ja in so einer Kammer, also sprich, es kann nicht jeder lang drin bleiben, weil du ja dann manchmal so Klaus-Dieterische Anzüge dir anziehst. Und deswegen, ja, gibt's für den einen oder anderen da nicht so viel Spaß, aber die es lange aushalten, die schwärmen davon. Joe Rogan hat sich so ein Ding sogar gekauft für $18.000. Ja, aber der ist ja auch dumm. Und hat Geld. So, jetzt, du liegst auf der Pritsche und wirst von unten bespritzt. Na, ja, genau. Und das dauert 15 Minuten und ist einfach nur wunderschön. Dabei ein bisschen Spotify hören, ist einfach nur ist ein Traum. Ist wirklich so schön. Das sind so die wundervollsten 15 Minuten der Woche. So, dann. Ach, das kriegst du einmal in der Woche? Zweimal. Oh, okay. Du bist, glaube ich, ganz oben angekommen mittlerweile. So schlimm ist es. Ja, das hat sich ja drum gesprochen, dass ich in einer Beziehung bin mit einer Beamten. Einer Privatversicherten, oh komm, vielleicht. Dann geht's rüber in die nächste Kabine. Dort lege ich mich auf eine Pritsche und meine Beine werden angewinkelt. Die kommen aus so ein kleines Höckerchen. Dann kommt mein Hals, ich habe dir ein Bild geschickt, ne? Ja. In so ein Korsett und wird im Prinzip langgezogen, so in Intervallen. So, weißt du? Ja, aber nicht, dass es weh tut, sondern immer so oft auf Spannung gehalten. Auf Spannung gehalten wird, genau. Und okay. Da gibt's mehrere Schwierigkeitsgrade, hätte ich fast gesagt. Mehrere Level? Du levelst sozusagen hoch. Genau, ich habe angefangen mit Level 2, jetzt war ich Level 4 und ja, so wird sich das wahrscheinlich steigern. Aber bevor es losging, habe ich zu dieser unfassbar attraktiven jungen Dame, blonden, großbrüstigen Dame, gesagt, wären Sie so nett und würden mir mein Handy reichen. Das liegt da hinten bei meiner Jacke, das ist also einen Meter weg. Hat sie gemacht, hat sie sehr gerne gesagt und habe ich zu ihr gesagt, was unfassbar dämlich aussehen muss, denn ich war da schon in dieser Halskrause eingewickelt. Sie sind ein Schatz. Und da gab es natürlich böse Blicke zurück. Dann hat sie den Vorhang zugezogen und es ging los. Ja, das muss ich sagen, ist jetzt, ja, da hoffe ich nur auf den Effekt. Das ist nicht irgendwie so ein Abschalten, so ein Entspannen, sondern da hoffe ich einfach nur, dass das nach den 8 Sitzungen, dass ich im Prinzip kuriert bin. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass du danach auch vermehrt vielleicht Sport machen musst. Also jetzt nicht nur joggen, sondern hat das damit nichts zu tun, dass du Muskulatur im Nackenbereich und so aufbaust? Das weiß ich gar nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Weil ich so viel schleppe und Wuppe am Tag? Na, da weißt du ja mehr als ich. Muskel ist ja nicht gleich Muskel. Also nur weil was gehoben wird, bedeutet das ja nicht, dass dein Nacken zwangsläufig richtig trainiert wird. Das ist richtig. Also schaden wird es wahrscheinlich nicht, weil das ist ja das, was man jetzt, auch wenn das nicht das Gleiche ist, aber jeder Bandscheibenpatient bekommt als erstes gesagt, sie müssen Rückentraining machen, um die Muskulatur zu stärken. Und das bekommt jeder gesagt, auch ein Bauarbeiter zum Beispiel. Ja, richtig. Und der könnte ja jetzt auch intervenieren und sagen, du, ich trage dann aber auch hier und da mal einen Stein. Ja, das bringt mich aber zu meinem nächsten Thema, denn ich werde mich jetzt diese Woche wieder im Fitnessstudio anmelden. Und vielleicht kann da mir eine Person sagen, wie ich meinen Nacken, meine Nackenmuskulatur ein bisschen. Kriegst du das auf Kasse? Nee, musst du selber zahlen. Das Fitnessstudio? Ja. Ja, das muss ich selber zahlen. Oh, das ist ja, Fitnessstudio ist ja die Hölle. Kann man im Endeffekt nicht abschließen. Da muss man durch, da muss man einfach durch. Es kommt drauf an, was es für ein Fitnessstudio ist. Also bei uns gibt es Fitnessstudios, da kannst du auch so ganz kurze Verträge abschließen. Die kosten natürlich dann eine Menge Asche. Das kann ich auch monatlich kündigen. Ja, das ist nämlich, also das ist der Trumpf im Endeffekt. Bei uns kann man, glaube ich, alle 10 Wochen oder sowas. Oh, nee, da kann man jeden Monat kündigen. Ja, mit 10 Wochen kann ich auch schon leben. Ein monatlich ist natürlich noch besser. Da steigt natürlich dann der Monatspreis, klar. Also, richtig. Ich weiß ja nicht, was man bei euch so zahlt, aber ich kann dir mal verraten, was der Tobi so gerade bezahlt für seinen Fitnessstudio-Besuch. Da wird es dir die Löcher aus dem Käse schlagen. Ja. 35 € pro Woche. Pro Woche? Das ist ein bisschen viel, finde ich. Ja, das ist aber, was ist denn das für ein... Es ist schon ein gutes Fitnessstudio. Ja, das glaube ich. Aber ich würde jetzt mal sagen, das ist so eine Art Fitnessstudio, dass ich jetzt, da würde ich jetzt auch hingehen wollen. Ich will halt nicht in so eine Bruchbude, wo noch der Rotz vom Vorgänger sitzt und wo jeder mehr oder weniger dafür verantwortlich ist, dass da alles picobello danach sauber gemacht wird. Du kennst ja wahrscheinlich auch diese Fitnessstudios, wo du dann danach alles abspritzen musst. Das macht keinen Arsch richtig. Jeder macht das so halblebig und dann hängt da wirklich noch der Rotz von jedem anderen dran. Ich setze einfach schon voraus, dass da irgendwie eine Putzfrau mitmacht. So, und das ist da wohl der Fall. Gleichzeitig sind relativ viele Coaches am Start und so. Aber das sind alles so Sachen, ich ganz ehrlich, für die Kohle, die man da abdrückt in so einem Fitnessstudio, die setze ich fast voraus. Also da will ich eigentlich nicht 140 Euro für im Monat bezahlen müssen. Aber ich sag mal so, bei uns bewegt man sich so, es gibt natürlich dieses Low-Budget-Ding für 20 Euro, wo du im Endeffekt direkt erstmal einen auf die Fresse bekommst, wenn du reingehst, weil das Assi-Level da so niedrig ist. Und dann gibt's so diese Mittelklasse-Variante, die liegt so bei 60 bis 80 Euro im Monat. Und dann kommst du halt relativ schnell dann beim Tobi an. Ich sehe gerade bei dem Fitnessstudio, das wurde jetzt irgendwie umgebaut. Das heißt nicht mehr Easy Fitness, das ist jetzt eine andere Company. Da sehe ich hier gerade bei Google Bewertungen, da hat der David Maciejewski eine Bewertung geschrieben. Und das ist ein Langhagener Podcast-Kollege, der... Entschuldigung. Der ehemals den T3N-Podcast gemacht hat. Also das ist ja lustig. Das ist ein Spitzentyp. Da gibt sich anscheinend die Podcast-Society die Klinke in die Hand. Also meinst du, das ist so eine Exklusivgeschichte? Ja, only for Podcaster. Dann sind noch die hier von Schöne Wiesen oder Schöne Ecken oder Schöne wie das Ecken hieß. Und von Nerd Talk, die hole ich da alle dazu. Das wird dann super. Das wird schön. Da gibt's ja auch mal, kennst du diese Circle-Dinger, wo du 90 Sekunden ein Ding und dann das nächste? Ja, das... Da hocken wir dann immer und in der Mitte stellen wir dann ein Mikrofon. Das kann ein guter Podcast sein. So habe ich zuletzt mit meinen Fitnessbemühungen angefangen im Jahr 2009. Da habe ich genau diesen Zirkel immer gemacht. Und nach 2 Wochen habe ich mir gedacht, was für ein Schwachsinn. Ja. Da sitzt du da mit alten Hausfrauen auf den diversen Geräten. Ja, aber die willst du doch abgreifen. Und siehst aus wie so ein Depp. Und dann bin ich rüber zu den Mucki-Männern gegangen. Naja, da will ich halt auch hin, zu den Mucki-Männern. Ja, sah ich aber auch aus wie ein Depp, weil die natürlich alle aussahen wie aufgepumpt. Ich habe mich dann an Tobi gehalten. Nee, ich will jetzt Muskeln aktivieren. Nachdem ich Speck deaktiviert habe, wird jetzt die Muskelmasse aktiviert. Es wäre eigentlich miteinander wäre der richtige Weg gewesen. Wie miteinander? Naja, dass du die Fettmasse... Ja, aber man kann nicht alles haben. Nee, das stimmt, aber du bist auch zu spät dran, muss ich dir hier gestehen. So wie ich damals auch. kannst du halt vergessen, so ab über 25 ohne Testosteron kannst du es fast vergessen. Das ist ja, aber das spritze ich mir ja. Ja, das musst du dir ja gar nicht illegal spritzen. Ich denke, wenn du zum Arzt gehst und dem klar machen kannst, dass du schnell müde wirst und dich abgeschlagen fühlst und der macht da mal einen Test, da kannst du sowas dir verschreiben lassen. Das ist ja auch in Deutschland möglich. Testosteron, wie nimmt man das denn zu sich? Du, da fragst du jetzt den Falschen. Ich weiß halt nur, dass es sowas auch gibt, also das ist ja wirklich erwiesen, dass Männer einen Testosteronmangel im Alter entwickeln. Der eine früher, der andere später. Und du kannst dir dann vom Arzt da auch eine Testosterontherapie verschreiben lassen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das den Ärzten hier in Deutschland ähnlich leicht von der Hand geht wie zum Beispiel in den USA oder so. Das kann ich dir jetzt natürlich nicht beantworten. Wahrscheinlich auch nicht bei meinem Hausarzt, weil das nämlich ein Bro ist von mir. Ja, aber kann man doch mal ansprechen, das Thema. Das werde ich definitiv mal machen, ja. Kannst du doch mal sagen, hier, ich bin da bei 30 in 10 Jahren und ich wollte schon mal nachhaken, wie sieht denn das aus mit Testosteron? Ab wann ist das überhaupt, weißt du, es kann ja auch viel Gelaber sein, dass man das ab 30 schon bräuchte. Vielleicht sagt der direkt zu dir, ja, mach dir mal keine Sorgen, das bekommst du, oder das ist überhaupt erstmal relevant, wenn du 60 bist oder so. Ich bin da natürlich so ein bisschen von der UFC Erzähl geprägt. Erzähl das mal Vitor Belfort. Na, der nimmt schon, seitdem er 7 ist. Also, ist ja gar keine Frage. Nee, aber das ist natürlich auch ein Thema, über das ich mir Gedanken mache hier mit diesem Testosteron-Zeug. Ob ich das mal ansprechen soll beim Arzt, weil... Das werde ich machen. Na, ich meine, Schaden kann es ja nichts. Und wenn der sagt, ja, also klar, wenn wir feststellen, sie haben es nötig, warum nicht? Ja. Oder? Absolut, das werde ich auch mal ansprechen. Dann können wir ja hier an dieser Ort und Stelle berichten. Das Problem ist halt bei diesem Fitnessstudio, also so ging es mir. Ich bin ja damals 4 oder 5 Mal die Woche gegangen. Das war noch eine Zeit, in der ich nicht gepodcastet habe. Und ich war fast jeden Tag da und immer so 2-3 Stunden Muckibude. Und das über 1,5 Jahre. Also es ist jetzt nicht so, dass man da nichts gesehen hätte. Ganz im Gegenteil, da passiert schon was. Aber man hat ja dann auch immer so andere Leute, mit denen man dann da so quatscht und so, und man stellt relativ schnell fest, dass die Jungs, die so zwischen 16 und 24 sind, irgendwie in 7 Monaten doppelt so viel Muskeln aufbauen wie du in 1,5 Jahren. Obwohl sie vielleicht noch weniger kommen und am besten noch mit einem Mars direkt ins Fitnessstudio reinlatschen. Und das war für mich extrem frustrierend. Wie kommst du jetzt auf Mars? Ich habe überlegt, welchen Müsli-Riegel ich nennen soll. Nee, nicht Müsli-Riegel. Dann ist dir keine eingefallen und dann hast du Mars. Nee. Eigentlich wollte ich Nuts sagen, weil das mein Lieblingsriegel ist. Oh, Nuts ist schön, ja. Ah, okay. Ich dachte nämlich, ach, den kennt bestimmt keiner. Denn Nuts liegt, also bei uns in den Tankstellen, nie direkt am Schalter vorne, sondern immer so ein bisschen... muss man ein bisschen suchen, sondern, weißt du? Also muss man das, auch mal nachfragen. Ja. Haben Sie, oh, gut, dass Sie fragen. Ja. Ja, eher Nuts oder Snickers? Nuts. Snickers mag ich gar nicht. Snickers magst du gar nicht? Nee, Mars auch nicht. Milky Way auch nicht so. Milky Way mag ich. Ab und zu mal Twix geht auch nicht mehr. Es gab mal so Phasen, da habe ich alles gemocht, also auch Mars und so, aber wenn ich mir jetzt so ein, also ich hole mir ganz selten solche komischen Riegel, weil also das ist für mich halt so ein richtiges Schwachsinnsessen, in Anführungsstrichen Essen. Also das macht für mich überhaupt keinen Sinn, sich sowas reinzupfeifen. Aber wenn ich es dann doch mal mache, meistens zu einem Kaffee oder so, dann greife ich zum Nuts oder gar nichts. Ja. Aber so, ich bin momentan so eher so auf den Kuchen gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Du bist auf den Kuchen gekommen? Ja, Mittwoch ist ja immer mein Tag, den ich nachmittags dann komplett mit meiner Tochter verbringe. Und da gibt's, nachdem ich sie von der Schule abgeholt habe, immer Kaffee und Kuchen. Für sie einen Tee. Und ich mache mir einen Kaffee. Und dann sitzen wir da und quatschen über die Schule eine halbe, dreiviertel Stunde, essen lecker Kuchen. Und danach. Was gibt's für Kuchen? Ist das so eine Blechgeschichte? So ein Streuselkuchen oder so ein Zuckerkuchen? Den suche ich immer aus. Ich gehe dann zum Bäcker. Ja. Und sie mag halt so Quarkkuchen. Und manchmal auch ganz normalen gerührten Schokoladenkuchen. Ja, Torten mag sie gar nicht. Ich eigentlich schon, aber ich bin ganz froh, dass sie es nicht mag, weil dann hole ich mir auch keine, weil die natürlich auch relativ heftig reinknallen. Mein Lieblingskuchen ist der gute alte Erdbeerkuchen mit einem richtig schönen Boden. Naja, der Boden ist das A und O. Obwohl, auch oben das Gelee und alles, so, das ist auch alles, so das muss, Gelee muss schön überzuckert sein. Ich mag die Blechkuchen meiner Oma. Die sind auch toll. Ja, macht sie da Früchte drauf? So eine, ja. So ein Spiegeleikuchen, kennst du den? So mit so sagt einem, mir so einem das Pfirsich und dann drumherum weiß. Nee, das mag ich zum Beispiel gar nicht. Ja, ja. Das ist nicht so mein Ding. Aber gut. Ja, ich hab als ich hier am Samstag für Freunde von uns, und ich kann wirklich sagen, es sind inzwischen auch meine Freunde. Es sind zwar nicht sehr viele, die ich in mein Herz geschlossen habe von Lillys Seite. Aber die sind so potent, dass sie sich mittlerweile deine Freundschaft erkauft haben, muss man dazu sagen. Oder? Sind das nicht die Rich Kids, die oft gescholtenen? Die oft gescholtenen. Ein paar habe ich, dem einen, den werde ich ja fast Dublin in auf die Fresse gehauen, aber den anderen, also die vier, die jetzt hier waren, die habe ich in mein Herz genommen, sind gute Menschen. Der eine zum Beispiel, der hat uns ja auch gefragt, ob wir zum Eröffnungstag mit in Star Wars kommen. Das, ja, da hat er sich natürlich. da zündet natürlich deine. Ja. Deine Phrase. Und der wiederum andere hat dich gefragt, ob du eine Verwendung für so einen Ferrari E50 hättest. Schlüssel lege ich mal hier hin, mal gucken. Und da war ich ganz experimentell. Und zwar wollte ich da irgendwas, ich wollte halt was machen, was man gut vorbereiten kann, wo ich nicht die ganze Zeit in der Küche stehe. Das hat auch sehr gut geklappt. Mein Plan ist quasi aufgegangen. Auch das Essen war. Habe ich mitverfolgt. Bitte? Ich sagte, ich habe das mitverfolgt auf Twitter. Ja, man konnte das sehr gut. Fandst du die schön, die Bilder? Leider habe ich vom Hauptgang kein Bild gemacht, ne? Das war richtig geil. Ich komme mit diesen Bildern von Essen nicht so richtig klar. Ich finde es einfach nur interessant, was du da jetzt gerade zusammenzimmerst, aber wenn ich die Bilder sehe, das gibt mir nichts. Hauptgang habe ich ein Hähnchencurry gemacht mit richtig viel Gemüse und auch Obst drin, mit Ingwer, mit Kokosmilch. Und so eine ganze Geschichte drin war, also war mit das Beste, was ich Gott sei Dank jemals gemacht habe. Das war großartig, dann Basmati-Reis und dazu gab es ein kleines Schälchen Süßkartoffeln mit Meersalz. Süßkartoffeln, auf die greifst du oft zurück. Ja, aber so frittierte, wie so Chips waren das, ne? Ja, die habe ich ja gesehen auf dem Bild, ja. Genau, und die kannst du dann halt in dieses Curry mit so reindippen. Und da waren sie halt völlig, völlig gestunt, so wie man das so. Ich mach das halt ganz gerne, so dass ich die Leute, für die ich koche, dass die nicht nur einfach ein Gericht kriegen, sondern auch so, da hat sich immer was bei gedacht, so, weißt du? Ja, das finde ich ja auch das Tolle, wenn man das kann. Also, das ist halt der Vorteil, den du hast vor allen anderen, die nicht so gut kochen können, dass du dir sowas ausdenken kannst. Ich müsste es mir zum Beispiel, als erstens mal könnte ich es gar nicht so gut zubereiten und zweitens mal müsste ich es mir aus dem Internet irgendwie raussuchen. Ja. Das ist ja, da gehst du ja ganz anders ran als du. Also du lässt ja deiner Kreativität da freien Lauf, könnte genau, man fast sagen. Das ist auch, aber auch ein großes Problem, weil viele fragen natürlich, wie ich das gemacht habe und so, wie ich das Curry gemacht habe, warum das irgendwie so anders, so gut schmeckt, so. Und dann habe ich gesagt, was da reinkam und dann fragen die Leute natürlich, wie viel davon. Da kann ich halt nie eine Antwort drauf geben. Beim Kuchen kann ich es ja sagen, weil da muss ja alles stimmen. Aber das ist halt schwer, so. Da ist immer die sehr ernüchternde Antwort, ja, bis schmeckt. Ja. Bis es geil findest. Ja, und ich habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich mir im Kopf immer so eine kleine Skala mache von süß, sauer, salzig. Dass wenn es zu sauer ist, machst du mehr süß und weißt du, dass das immer so ein Gleichgewicht ist. So, und das war halt der Hauptgang, da waren sie relativ begeistert. Dann habe ich halt ein Dessert gemacht. Das habe ich einen Tag vorher schon gemacht. Da habe ich mir gedacht, du machst ein Parfait. Lilly hat einen Kuchen gebacken, den hat sie schon für meine Meute, die am Freitag da war, schon gemacht. So, da haben wir ein Küchlein gegessen, ein Bierchen getrunken und Döner, Bier und Kuchen gab's. Das war sehr schön. Und den habe ich am Tag vorher schon gemacht. Da habe ich mir gedacht, was machst du denn so ein Parfait? Das kannst du halt wegfrieren und dann schneidest du da ein paar Scheiben runter, bumm, fertig. Da habe ich halt einen Kuchen von Lilly genommen, dann habe ich eine Erdbeersoße gemacht, die beste Erdbeersoße der Welt. TM, that's right. Und ein Parfait, da habe ich Lilly gefragt, was mache ich denn mal für ein Parfait? So Zimt-Parfait oder Macadamia oder irgendwie sowas. Jetzt muss ich mich mal blöde stellen kurz. Parfait ist einfach ein Nachtisch? Das ist so ein halbgefrorenes Eis mit Sahnebasis. Was ist jetzt genau der Unterschied zwischen Parfait und ein... Wie heißt das andere Eis? Soufflé? Nee, Quatsch. Wie heißt denn das andere Eis, was Sorbet? So sahnig ist? Wie? Sorbet, genau, Sorbet, ja. Sorbet ist ein Fruchteis. Ah, und bei dir ist das einfach dann nur so Vanille, also zum Beispiel. Ich mache mein Parfait, dass ich Eigelb heiß-kalt aufschlage. Warte mal, jetzt ganz kurz. Nur damit ich es kapiere. Der einzige Unterschied ist Frucht und Nicht-Frucht. Sorbet ist Frucht. Und Wie hieß das andere nochmal? Ein Parfait ist mit Sahne halt auch. Es kommt ja ans Sorbet nicht. Da, Sorbet im Prinzip, da kommt eine Frucht, da kommt Zucker, da kommt eine Flüssigkeit rein. Fertig. Ah, okay. Wieder was gelernt. So, ja. Und bei meinem Parfait mache ich halt, da schlage ich die Eigelb mit Zucker über dem Wasserbad schaumig, dass das so schaumig weiß wird, das Eigelb. Und dann nochmal im Kalten oder in so einer Schale mit Eiswürfeln, dann nochmal kalt schlagen. Weil irgendwann gerinnt ja das Ei und dann hast du halt Rührei. Da hast du so Crush-Eis dann drin, oder was? Genau. Okay. Das hatte ich noch da von Dennis, der irgendwie vor 14 Tagen bei mir war und ja. Eistränen geheult hat. Ja, ein Eistränen, ja, genau. Der hat mir das Gefrierfach voll geheult. Ja, und dann machst du da halt Sahne zu, in unserem Fall selbstverständlich laktosefreie Sahne. Denn ich habe ja einen laktoseintoleranten Patienten hier im Haushalt. Ah, stimmt, ja. Ich hab gerade überlegt, ist das einfach nur, weil man mittlerweile so handeln muss, um nicht irgendjemanden zu verkretzen, oder gibt es da einen Grund? Das scheint fast so, ja. Ja. Alles glutenfrei, muss alles frei sein. Ich mache ja auch ein Parfait im Restaurant, ein Cremelikör. Wie heißt das nochmal, dieser Kaffee-Cremelikör? Baileys. Ah, Baileys. Oh Mann, das waren Zeiten. Da mache ich einen Kaffeecreme-Likör Parfait. Und wenn man so wie oft die Leute fragen, ob das laktosefreie Sahne ist, selbstverständlich nicht, Alter. Und da überlegst du halt echt, wenn ich einen Laden hätte, dann würde ich halt echt überlegen, ob ich das komplett mit laktosefreier Sahne und so alles mache. Aber das ist halt alles wesentlich teurer, ne? Dann haben wir uns überlegt, was machen wir denn für ein Parfait? Das haben wir natürlich vorher überlegt, bevor ich die ganze Show so da gemacht habe. Dann haben wir so ein paar Hipster-Sachen so durchgegangen, so irgendeinen Schokoriegel reinmachen oder so. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, Oreos zu nehmen. Ja, mag ja jeder. Mag jeder, oder? Du auch? Ja. Ne? Ich kann davon nur nicht zu viele essen, aber ich mag den Geschmack, ja. Ja, absolut. Dann habe ich mir gedacht, ja, ich habe jetzt auch kein Rezept gehabt. Ich schwör's dir, wahrscheinlich, wenn du jetzt googelt Oreo Parfait, 1,6 Milliarden Treffer, so, keine Ahnung. Ja, ja, klar. Aber du hast es halt einfach so aus der Lameng gemacht. Ja, genau, weil ich mir dachte, das sieht bestimmt auch geil aus, wenn du die nicht allzu fein schneidest. Dann habe ich die, als ich da diese ganze Eiergeschichte aufgeschlagen habe und so, habe ich die ins Tiefkühlfach getan, die Kekse, die zwei Packungen. Weil ich mir dachte, wenn du die dann klein hackst, zerbrechen die nicht so sehr. Dann hast du da so eher so Spalten. Also Spalten hört sich jetzt zu groß an. Schon sehr, sehr fein gehackt. Guckt euch auf Twitter meine Bilder an. Da seht ihr, wie fein. @ChrisEnigma, ja. Das zweite I ist eine 1. So, und dann hat auch alles wirklich super geklappt so. Und dann habe ich das alles vermengt. Das Ei, die geschlagene Sahne und die Oreo-Brocken und so. Und war tippitoppi, war mega geil. Dann habe ich noch eine Tüte Vanillezucker dran gemacht. Das war geil. Ricky, wirklich. Da beneide ich dich. Echt? Das war großartig. Das könnten wir wirklich mal machen. Ja, du hast ja das letzte Woche oder so mal vorgeschlagen. Und ich bin ja der Idee überhaupt nicht abgeneigt. Ganz im Gegenteil. Das einzige Problem, was wir natürlich immer haben, ist Zeit. Die Zeit. So. Und Zeit. Ich binde mich emotional ziemlich schnell an diverse Podcasts. Zum Beispiel. Ja. Nach der letzten Vier Ecken, zwei Elber Ausgabe, da hätte ich am liebsten zwei Tage später schon wieder eine gemacht. Ging mir genauso. Ja, das funktioniert aber nicht. Dazu muss ich mich offiziell nochmal entschuldigen. Die ersten 25 Minuten oder 20 Minuten meinerseits, die waren sehr destruktiv, aber ich habe mich noch schlecht gefühlt. Aber ich finde dafür, dass ich vorher noch so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorher noch angetrunken war, habe ich mich relativ gut gefangen dann noch in der Sendung. Ja, das hast du gut gemacht. Und ich bin wirklich froh, dass wir jetzt hier WhatsApp zumindest einmal in der Woche irgendwie aufnehmen können. Ja. Das gefällt mir richtig gut. Und ich habe das Gefühl, natürlich könnte man jetzt sagen, ja, dann macht man halt einmal so eine Kochausgabe. Vielleicht machen wir das auch. Aber es sind halt dann immer gleich 3 Stunden, die man da investieren muss. Und gefühlt, bei uns sind es 3 Stunden, Chris, sind wir mal ehrlich. Ja, 2,5. Selbst wenn wir Pommes machen würden, würden wir 3 Stunden brauchen. Ja. Also, und dann denkt man halt immer, also so geht's mir, Mensch, in der Zeit, da könnte man eine WhatsApp-Ausgabe machen, eine 4-Ecken-2-Elber-Ausgabe machen, mal wieder zusammen zocken. Die Survivor-Series besprechen. Genau, die Survivor-Series besprechen. Lauter so großartige Sachen. Und daran scheitert es jetzt so ein bisschen. Aber wir können uns das ja mal so im Hinterkopf behalten, dass wir vielleicht das irgendwann im Rahmen von WhatsApp so als Sonderausgabe raushauen. Zu Weihnachten? Ja, können wir. Ein Zimtparfait. Ja, wird es auch wieder schwierig sein, weil ähnlich wie bei dir ist es ja auch bei mir so, dass ich die ein oder andere Verwandtschaft aufsuchen muss. Und ja, das müssen wir halt mal ein bisschen vorher machen dann. Das geht ja nicht kaputt, das Parfait. Aber wir wollen ja auch noch Top-of-the-Year-Ausgaben machen. Das machen wir sowieso. Ja, und da habe ich mir jetzt schon überlegt, ab nächste Woche ist ja Dezember. Jedenfalls. Ab 2. Ja, bei uns sind da gestern die Weihnachtsmärkte geöffnet. Oh, dass da noch Menschen hingehen, ist ja Wahnsinn. Ja, das ist aber der Mut der Bevölkerung. Das ist ein Zeichen, dass wir da alle setzen. Und jetzt muss ich mal kurz was erzählen. Ich kenne ja Lilly seit letztem Jahr, Weihnachtszeit, so kann man sagen, ne? Mhm. Prä-Weihnachtszeit. Mhm. Und da habe ich immer, weil sie isst so gerne gebrannte Mandeln. Das ist auch ein gebranntes Kind, muss man dazu sagen. Ja, und sie hat mal aus Versehens, als wir auf dem Schützenfest waren, hat sie mich gefragt, ob ich hier eine Packung gebratene Mandeln kaufe. Dann hat sie gesagt, gebrannte Mandeln gesagt. Und dann habe ich gesagt, ich kaufe dir jetzt eine Packung gebratene Mandeln. Und das ist immer eine perfekte Steilvorlage für mich, sie fremd zu schämen, hoch 10. Da bin ich natürlich zu dem Herrn Mandelmann gegangen und habe natürlich gesagt, hätten Sie eine große Tüte gebratene Mandeln. War das Nelson Mandeln? Nelson Mandelela. Ja, und diese Vorlagen nehme ich immer sehr gerne. So, aber was ich jetzt aber wollte, ich habe ihr versprochen, so dann, dass ich hier dann zur Weihnachtszeit noch eine Tüte mal mitbringe, wenn ich mal über den Weihnachtsmarkt gehe oder dran vorbeigehe. Traust du dir das, Chris? Letztes Jahr habe ich es mir noch getraut und ich habe es wirklich die ganze Weihnachtszeit über vergessen. Ich habe ihr keine Tüte mitgebracht und jetzt habe ich mir gedacht, hättest du gestern und heute, Überraschung, hat sie bestimmt nicht mehr dran gedacht, weil ich es ja letztes Jahr vergessen habe, eine riesige Tüte mitbringen können, habe ich über 2 Days in a row wieder vergessen. Mal sehen, ob ich es dieses Jahr wieder durchziehe. Ich sag ganze mal so, riskier nicht zu viel. Nein, ich weiß, du liebst auch sie. Hin. Ja, das würde ich auch machen. Aber du musst damit rechnen. Also es ist immer noch eine akute Anschlagsgefahr in Hannover, wenn man darüber reden würde. Ja, das ist im Endeffekt wie wenn man 3-mal Bloody Mary vorm Spiegel sagt. Also man darf halt einfach oder nicht in der Öffentlichkeit. Oder heutzutage muss man ja 3-mal Salah Abdeslam sagen vorm Spiegel. Dann. Oder Lothar de Maizière. Ach nee, das ist ist der Thomas de Maizière. Lothar de Maizière war eben anders. Also riskiert da nicht so viel. Aber nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen mit diesen Top-Scheiß da. Da habe ich mir gedacht, wir könnten doch eigentlich schon ab nächster Woche irgendwie so mal anfangen, so unsere Top-Filme 2014. Und eine Woche später unsere Top-Games 2014. Ist 15 jetzt schon, wa? Ist gar nicht 14. Und dann fällt mir eigentlich schon wieder gar nicht mehr so viel ein, was noch für mich jetzt relevant wäre als Top-Liste. Top-Wrestler des Jahres. Ja, klar. Will ich erstmal dieses Jahr weglassen. Das können wir dieses Jahr mal weglassen, sehe ich auch so. Filme und Games, ich denke mal, da könnten wir schon mal 2 Sendungen machen mit. Ich denke auch. Das können wir uns mal vornehmen. So, und wenn wir schon bei... Jeder 5 oder jeder 10, immer abwechselnd. Ja, das ist natürlich die Frage, ob 10 zu viel sind, aber eigentlich ist es ja egal. Zur Not, dann senden wir halt mal 2 Stunden. Ja, machen wir 10. Ja, und wir können es ja so machen, dass müssen wir mal Serien machen. Ja, habe ich dieses Jahr nicht so viele gesehen. Also von mir aus können wir da Top 3 machen. Ich gucke nämlich gerade meine Top 1. Ja, Jessica Jones, hä? Jessica Jones. Ist ja, das eine tolle... Zählt James Bond? Ja, im Prinzip. Im Prinzip. Ist aber nicht meine Top-Serie. Wir machen als erstes Games. Okay. Ja, weil ich möchte eigentlich Episode 7 mit reintun ins Ranking. Vielleicht kommt es auch nicht rein. Ach so, okay. Ja, ich werde aber Star Wars sehr wahrscheinlich erst im Januar gucken. Ah, aber ich nicht. Nee, ist ja kein Problem. Aber Games können wir machen. Aber soweit ich mich noch daran erinnern kann, haben wir gesagt, dass wir einfach mal bei der ersten Top of the Year Ausgabe auch die PlayStation Spiele mitnehmen, die wir seit Mitte 2014 gespielt haben, weil wir ja uns da die PlayStation gekauft haben. Es gab's ja auch das ein oder andere, das könnte man ja noch mit dazu packen, oder? Ja, klar. Wenn wir eine Top 10 machen, auf jeden Fall. Ich habe hier noch ein ungeöffnetes PlayStation 4 Spiel, so als dieser Cyber Monday, der macht mich fertig. Hast du so viel gekauft? Nö. Ich fand den Cyber Monday, nämlich oder überhaupt diese Cyber Monday Black Friday Woche unfassbar langweilig. War nichts, nein. Wir haben uns ein paar Game of Thrones Staffeln, sind wir uns am Schießen und dann habe ich mir hier die Tearaway Unfolded Messenger Edition für einen Zehner. Was ist das denn? Das Spiel. Hä? Was ist das? Das ist so ein cooles Spiel, das ist so ein Jump'n'Run, so Artsy-Fartsy, das ist nix für dich. Nee. so einen künstlerischen Anspruch und so. Das ist super. Das ist wirklich klasse. Ich habe das auf der PlayStation Vita mal gespielt. Das ist super, super geil. Und da gibt es jetzt eine PlayStation 4 Version von für 10 Euro im Pre-Cyber Monday Sale. Ich bin bei diesem Cyber Monday Ding nur so verblüfft von den PlayStation 4 Preisen. Mit 2,69 die 1TB Version und so. Mhm. Da haut sich echt vom Hocker. Also heute, ganz ehrlich, habe ich ganz kurz überlegt, ob ich zum Saturn gehen soll und mir für 2,69 eine 1TB PlayStation holen soll. Ja, ich weiß gar nicht warum, einfach nur, dass ich 1TB habe. Man könnte sich natürlich auch noch eine 500 GB Festplatte kaufen und die dann anschließen an die PlayStation, schon klar. Aber man will dann so was Neues haben. Und wenn ich mir schon keine Xbox hole, dann habe ich gedacht, hole ich mir wenigstens eine PlayStation mit 1TB. Dann holst du dir wenigstens noch eine zweite PlayStation 4. Ja, fürs Schlafzimmer. Nee, habe ich aber nicht gemacht, weil es natürlich Bullshit ist. Ja. Ich komme ja eh kaum zum Spielen. Das ist ja das Problem. Aber wenn wir schon bei Spiele sind. Ja, aber ich wollte noch kurz Jessica Jones abfeiern. Ja, dann mach mal. Wir sind jetzt, wir schreiben Folge 4, meine Gemahlin und ich. Und ich war wirklich von den ersten beiden Folgen, ich fand sie großartig. Und ich frage dann immer nach jedem Film, nach jeder Serie oder nach jeder ersten Folge, die wir so gucken, da frage ich immer, und wie fandest du es? Und das Maximalste, der Pinnacle of Enthusiasm bei ihr, das 100 von 100 auf Ecstasy bei ihr ist, ja, ganz okay. Ja, also die fand's super. Ja. Noch ein bisschen emotionsloser, ganz okay. Ganz okay ist bei ihr das Allergrößte, was du ihr abluchsen kannst. Finde ich gut. Und sie hat dann auch gesagt mit dem Zusatz, also wenn du jetzt nicht wärst, ich würde es nicht weiter gucken. Okay, das hört sich jetzt nicht so an, als wäre sie völlig aus dem Häuschen. Nee, hört er sich nie, aber da jetzt ganz speziell, ja. Ich find's großartig, diese Kirsten Ritter, die Hauptdarstellerin, die finde ich fast eine Spur zu alt für die Alte, für Jessica Jones. Die so toll bei Breaking Bad, deswegen habe ich auch Bock gehabt jetzt hier auf Jessica Jones. Ja, die ist also auch hat einen wunderschönen Popo. Mhm. Und sie hat sehr, sehr viel On-Air-Sex, kann man schon mal sagen. Ich glaube, in den ersten 4 Folgen 6-mal oder so. Nackend? Fast nackend. Arschfrei nackend. Ich bin ja eher der arschfixiertere Mensch. Mhm. Und wie ist es bei dir so, Arsch oder Titten? Nasig und busig, sage ich eigentlich immer. Es ist wirklich so. Also ich kann mich nicht. Ein schöner Popo ist natürlich toll. Aber ich bin so der Typ, der auf merkwürdige Brüste manchmal steht. Auf merkwürdige? Schielende sowieso? Kommt drauf an. Also ich habe zum Beispiel auch überhaupt kein Problem damit, wenn eine Frau sehr, sehr kleine Brüste hat. Das kommt immer drauf an. Also wie gesagt, nasig und busig. Sie muss einfach das besondere Etwas haben. Ja. Ja, deine Brüste müssen halt das besondere Etwas haben. Ja, so spreche ich auch grundsätzlich jeden Menschen erstmal an, auf der Straße. Ja. Haben deine Brüste das besondere Etwas? Und was ich ja toll finde, ich feiere das jetzt nicht so ab wie die ganzen Comic-Nerds und so, das findet halt in diesem Marvel Cinematic Universe statt, weißt du? Ja. Hier ist Jessica Jones. Da wird dann halt mal und über die Avengers gesprochen, ne? Der große Grüne mit seinen Kumpels und so, bla bla bla. Da gibt's halt in der Serie, das ist kein Spoiler, das erfährst du direkt in der zweiten Folge, dass der Superkräfte hat. Der hat so eine Bar, Luke Cage, das ist auch ein Superheld, der joint sogar später den Avengers, das wusste ich gar nicht. Habe ich heute im Podcast gehört. Ist das der Schwarze? Nee. Ja, der schwarze Große. Ja, okay, ja. Gibt halt so einen schwarzen Kiffer, so einen schwarzen Junkie und diesen schwarzen Großen. Luke Cage heißt der. Haben sie halt beide erfahren, dass sie Superkräfte haben oder beziehungsweise die haben eine Meute Footballspieler zusammengeschlagen, die Bar von dem Luke Cage auseinandernehmen wollten. Das hat halt Jessica Jones ein paar Kinnhaken verteilt und Luke Cage halt auch so sehr übertrieben und dann haben sie sich halt ausgesprochen. Dann hat der Luke Cage gesagt, ja, so hier, ne, ob wir es mal gegen den großen Grünen und seine Hampelmänner aufnehmen wollen würden. Und so, da hast du halt gemerkt, dass das halt so ein persistentes Universum ist, so, weißt du? Mhm. So, da gibt's anscheinend auch die Avengers. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob da auch irgendwie noch der Daredevil, ist ja auch eine Netflix-Serie, Daredevil mit irgendwie eingeflochten wird. Denn der wohnt in demselben Stadtteil, Hell's Kitchen. Das kann ja kein Zufall sein, oder? Meine ich, also es sind 13 Episoden, die erste Staffel, wenn ich das richtig sehe. Wie lange geht eine? Stündchen, Episode? 50 okay. Minuten sowas. Okay. Okay. Ja, ich hoffe, dass das ganze Ding vielleicht noch irgendwann mal auf Sky landet oder gibt's da schon irgendwelche Tendenzen? Daredevil kam ja auch nie. Ja, stimmt. Aber ich habe Daredevil versucht, ich habe die erste Folge angeguckt, ich fand die nicht schlecht, aber ja, ich finde den Helden halt andere. Ziemlich behämmert. Was? Ich finde den Helden halt ziemlich doof. Ja, soweit, ich konnte mich noch nicht so richtig identifizieren jetzt mit dem Typen und so. Also ich habe halt die erste Folge geguckt, habe mir gedacht, ja, wenn ich nichts anderes hätte, würde ich es weitergucken. Also ich werde es definitiv nochmal anfangen, Daredevil, wenn ich mit Jessica Jones durch bin. Ich werde auf jeden Fall die Serie, die erste Staffel zu Ende gucken. Zweite Staffel ist ja schon in Auftrag gegeben an Netflix. Und ich mag auch dieses, also Jessica Jones ist ja so eine alkoholkranke Detektivin. Mhm. Das ist schon mal sehr sympathisch. Und ich mag dieses Ambiente, dieses Neo-Noir, weißt du, dieses ein bisschen Sin City, weißt du, es regnet immer, es ist immer dunkel. Das finde ich super gut. Ich finde das großartig. Und dann der Bösewicht, der, wie hieß denn der noch? Bei Jessica Jones? Ja, da gibt es halt so einen Kilgrave, genau, okay. Den feiern alle ab. Das ist irgendwie der 10. Doktor von Doctor Who. Ich habe Doctor Who nie gesehen. Ich auch nicht. Alle sagen, das ist der so geil. Und ich finde den wirklich super, den Bösewicht. Seine Superkraft ist halt, dass er Menschen manipulieren kann. Er redet halt mit denen und sagt denen, hier, du, spring aus dem Fenster. Und er springt aus dem Fenster. Das ist halt ganz cool. Ich glaube, dass sich das schon lohnt, Daredevil nochmal zu gucken, weil das hat ja auch richtig geile Kritiken bekommen. Also, ja, absolut. Ich glaube nicht, dass das richtiger Scheiß ist. Wenn wir schon bei Netflix-Serien sind, hast du Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres eigentlich Marco Polo geguckt? Nee. Das fand ich ja phänomenal. Echt? Ja, das fand ich wirklich klasse. Also zuerst dachte ich so, ist nicht das so... Das ist ja die Geschichte, wie diese T-Shirts auf den Markt kamen, ne? Genau, darum geht's im Endeffekt. Und ja, ich glaube, jetzt in der zweiten Staffel geht's dann darum, wie der zum ersten Mal diese Reiseführer geschrieben hat. Also, ja, freue ich mich schon drauf. Ja. Nee, aber das lohnt sich. Im Dezember kommt die zweite Staffel. Ach, guck an. Und ganz ehrlich, das ist für mich unter Umständen ein Grund, wieder Netflix-Kunde zu werden, weil ich kann dir gar nicht sagen, was mich da so angefixt hat, aber Marco Polo, das fand ich phänomenal. Also wer das noch nicht gesehen hat. Es muss doch gar keinen rationellen Grund geben. Das ist doch geil. Ja, natürlich, aber es wundert mich, weil eigentlich ist das jetzt nicht unbedingt die Serie, die ich mir aussuchen würde. Lässt sich auch so schnell hypen. Das gibt's im Fachhandel. Ja, da habe ich mich wirklich, das habe ich innerhalb von, glaube ich, 3 Tagen komplett durchgeguckt, das ist für mich wahnsinnig schnell. Ja, absolut. Ja, also das fand ich schon phänomenal. Ja, aber dann könnte ich mir ja auch Jessica Jones reinziehen, aber ja. da kommt wieder so viel im Januar, da hole ich mir das WWE-Network, weil ich dann die alten Raw-Sachen und so nochmal gucken möchte. Netflix, ach, das ist diese Zeit, das ist fürchterlich. Ja. Ich verstehe die Leute auch gar nicht, die sagen, ja, hier, hast du das und das gesehen? Da denke ich mir, nein, wie? Ja. Auch was Dennis an Serien guckt, das geht nicht. Keine Partnerin, Chris. Erstens, das darfst du nicht vergessen. Ja. Und zweitens mal hat der auch einen ganz anderen Lebensrhythmus als du. Du gehst halt, das meine ich jetzt überhaupt nicht, respektierlich, relativ früh ins Bett. Ja. Da fehlen dir schon mal 1-2 Stunden, die andere mit Serien gucken noch nutzen. Dann musst du wieder früh raus, das bringt der Job so mit sich. Nachmittags willst du dann vielleicht auch noch eine Runde zocken, dann kommt Fußball. Das sind auch immer 2,5 Stunden. Dann ist die Zeit einfach rum. Also ich merke es ja bei mir auch. Ich versuche ja auch immer alles am besten gleichzeitig zu tun. Ja. Aber es ist ja dann halt ein bisschen schwierig, dann überall auch die nötige Aufmerksamkeit dem Ganzen entgegenzubringen. Und bei mir hat sich das sogar so schon geäußert, dass ich so wenig Zeit habe, dass ich versuche, so effektiv wie möglich zu konsumieren. Ja, ist halt eigentlich scheiße. Weil da, ja, natürlich, ich gucke auch nichts mehr doppelt und so. Lilly guckt jetzt gerade Game of Thrones, wie eine Bekloppte. Und da würde ich halt eigentlich schon ganz gerne mitgucken. So. Aber nee, dann zocke ich lieber eine Runde, weil, weißt du, das ja, aber das ist eigentlich total kacke. Das geht nicht, ja, natürlich. Ich mag das nämlich bei mir auch nicht. Zum Beispiel kann ich jetzt mal erzählen, ich guck ja immer noch gerne und viel UFC, gar keine Frage. Und wenn dann wieder neue Folgen... Naja, die UFC ist aber jetzt nicht mehr die UFC, wie wir sie früher kannten. Ja, für mich schon. Also ich liebe das immer noch und ich gucke mir auch noch alte Kämpfe an. Bitte? Wegen Rondas Niederlage. Ach, deswegen. Ja, stimmt. Post-Ronda sozusagen. Hä? Post-Ronda. Sag doch nicht immer, wie so ein Halbkranker. Am Samstag, als wir hier zusammen saßen, da haben wir dann ein bisschen auch über... Da kam mal auch so ein lamer Boxkampf. Der Fabi, der guckt halt immer Boxen. Das war halt auch irgendwie aus Hannover und das haben wir dann da erst erfahren. Und dann gab es sogar kurz noch die Diskussion, ob wir da jetzt noch hinfahren. Vater Abraham, wa? Hä? Vater Abraham, genau. Der ist halt mega Boxfan und so. Und hat er da jetzt erfahren, das ist in Hannover? Guck mal, ob es noch Karten gibt, ob wir das noch schnell hinfahren können. Dann alle so, ja. Und wenn, das niemals ist es möglich, da jetzt noch zur ersten Runde irgendwie aufzuschlagen und so. Weil der Kampf irgendwie in 25 Minuten losging. So, und dann haben wir halt ein bisschen über Kampfsport gesprochen und auch über Ronda Rousey und so. Und Benny, der ist halt auch Kampfsport-affin, guckt auch viele so MMA-Dokus und so, aber kein MMA als solches. Das ist merkwürdig. Da gibt's wohl so eine Doku auf YouTube von so einem deutschen MMA-Fighter, die wohl mega tragisch sein soll. Kennst du die? Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Nee, deutsche MMA-Kämpfer, muss ich ganz ehrlich sagen, verfolge ich null. Ja, ich bin ein großer Nick Hein-Fan. Ich finde das so öde, wenn die schon anfangen mit Strohgewicht. Ja, und ja. Dann mit diesem eingedeutschten Scheiß. Nee, deswegen gucke ich ja Maxdome, weil das da ja nicht so ist. Mia geht ab Dienstag ins Judo. Oh, das finde ich gut. Ja, ich auch. So, und dann haben wir halt auch über Ronda Rousey gesprochen, ob die kennen. Und Benny kannte sie halt, aber hat noch nie einen Kampf von ihr gesehen. Und da habe ich halt erzählt, ja, so, die ist halt eine Frau in der wahrscheinlich männlichsten Sportart der Welt. Ist halt das Aushängeschild der Company. Und dann haben wir halt nochmal den Kampf geguckt auf dem Fernseher. Die Mädels saßen halt, wir haben eine relativ große Couch. Und die Männer saßen halt so auf dem rechten Flügel und die Mädels auf dem linken. Und dann haben wir das halt über ein Apple TV angemacht. Und und dann die eine, die Marie, die ist auch Pädagogin und so. Und die sieht sowas mal relativ kritisch, vor allen Dingen, wenn Frauen sich so auf die Fresse hauen. Die hat das völlig, völlig verurteilt. So, das, also völlig. Und was ist da der Unterschied für Sie zum Boxen? Ich dich gefragt, achso, kann okay. Ich nicht. Nee, das finde ich, ich find's einfach nur interessant zu hören, ja. Was da jetzt der genaue Unterschied ist. Also was stößt der Frau jetzt übel auf? Das interessiert mich einfach nur. Ich möchte keine hitzigen Diskussionen mit gerade diesen beiden Pärchen machen. Weil musst du ja nicht. Du kannst ja nur fragen, was gefällt dir jetzt nicht so gut? Und dann kannst du es dir sagen, dann kannst du es schlucken. Können. Ja, mach ich das nächste Mal. Okay. Und da haben wir den Kampf nochmal geguckt und sie waren beide relativ begeistert. War ja auch diese große Crowd und so, ne? Mhm. Fanden sie gut. Ja, das war auch gut. Also ich sag mal so, weil es halt diesen Überraschungseffekt hatte, ja. dass Ronda Rousey keine Sonne gesehen hat gegen Holly Holm. Das stimmt schon. Genau, ja. Dann hat auch Benny darüber gesprochen, dass er der Coach in der Ringpause, in der Rundenpause gesagt hat, dass you look beautiful. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, ja, also habe ich zu ihm auch gesagt, ich glaube, das Mäuschen selbst begreift schon, dass das gerade vielleicht nicht die allerbeste Runde war, die sie in ihrer Karriere gekämpft hat, so. Und ja, das fand ich schön, dass er das angesprochen hat. Und warum der Coach nicht, wie heißt der Coach? Edmund Tavardian. Ja, stimmt, ja. Warum der nicht gesagt hat, hier, mach mal das und das, so, keine Ahnung, so. Ne? Er hat ja keine wirklichen Tipps gegeben, sondern er hat nur Pep-Talk gemacht. Kann ich dir aber was erzählen? Und zwar habe ich das in einem Blog gelesen. Da hat halt so ein Typ, der da auch in diesem Glendale Gym rumspringt, sich zu geäußert. Also das ist da, wo Ronda Rousey trainiert. Und der hat halt verraten, dass Ronda Rousey nicht so gut damit umgehen könnte, wenn sie jetzt von ihrem Coach gesagt bekommt, hey, es sieht gar nicht gut aus, wir müssen alles mal switchen. Also das würde sie in so einen Panik-Mode versetzen. Vielleicht wäre der gar nicht schlecht gewesen. Ja, klar, im Nachhinein kann man das sagen, aber die Coaches haben halt entschieden, wir müssen ihr jetzt das Gefühl geben, dass es nicht so schlimm ist, wie es aussieht. Und das ist natürlich nach hinten losgegangen. Und es ist natürlich wahrscheinlich auch nur reine Spekulation, ob das dann wirklich so war, aber der Typ hat sich halt dementsprechend geäußert, weil man fragt sich halt schon, wie ein Coach solche Anweisungen oder einer Kämpferin, die so verkloppt wurde, eine Runde lang, solche Anweisungen geben kann. Da muss man natürlich schon nochmal nachfragen, ob das dann der richtige Coach ist. Ja. Ja, absolut. Okay, das ist aber interessant. Das ist interessant. Ja, also wir werden es halt nie rausfinden, das ist das Blöde, also jedenfalls nicht so schnell, ob es wirklich so ist, dass Ronda Rousey da ein Problem haben könnte, wenn Edmund Tavardian jetzt gesagt hätte, wir müssen das komplett ändern hier. Und das Problem war ja, das haben wir ja auch damals dann bei auch hier bei WhatsApp und bei MMA Radio besprochen, dass es einfach nicht so leicht ist, dann einen komplett anderen Kampfstil oder Gameplan auszuarbeiten, weil Holly Holm Ronda Rousey halt nicht nur in einer Position dominiert hat, sondern in allen Positionen und alles abgefangen hat. Rausgeflutscht ist, ne? Ja, da ging halt gar nichts. Deswegen ist es halt schwierig, da jetzt zu sagen, komm, versuch mehr Takedowns, das bringt halt nichts, weil Holly Holm, die tritt dir halt gegen die Fresse, wenn du das versuchst. Also das ist schwierig. Hast du den Civil War Trailer gesehen? Habe ich mir angeguckt, ja. Und? Also ich mag ja Captain America nicht so sehr. Pfeife, der Typ. So muss ich mal einleiten. Aber interessanterweise hat mir der Trailer ganz gut gefallen. Mir auch, ja. Also ich fand, ich will jetzt nicht wieder dieses Wort benutzen, phänomenal, das man oft hört, aber ich fand den Trailer gut. Ich hab Lust bekommen, den Film zu gucken, aber nach der Enttäuschung von Avengers dieses Jahr, das ist bei mir wie mit Star Wars. Ja. Ich will nicht sagen, dass ich dagegen turne, weil das ist Quatsch. Ich spüre einfach nicht das Interesse, da ins Kino zu müssen. Ja, also es ist einfach nur so, bei Star Wars, um das nochmal aufzugreifen, es ist halt wirklich so, ja gut, guck dir den Mist an, damit du halt das auch gesehen hast und nicht dastehst wie ein Idiot, wenn Leute darüber reden. So, das ist der einzige Grund. Nichts anderes interessiert mich an diesem ganzen Gebilde Star Wars. Ich habe zu Hause seit Jahren die 6 Teile in der Lucasfilm Edition stehen, also nicht in der Disney Film Edition, die sind sogar Geld wert, die DVDs, wenn du die bei eBay verkloppen würdest. Aber das interessiert mich nicht die Bohne. Es interessiert mich einfach nicht, um es mal ehrlich zu sagen. Ich finde das so lame, dieses ganze Star Wars Gedöns. Habe ich das hier schon mal erzählt, als wir die alten 3 Teile geguckt haben? Und mit Lilly? Ja. Ja, das hast du angesprochen, ja. Ja, und sie fand es dann gar nicht so schlecht. Sie fand es gar nicht so schlecht. Ja, war ganz okay halt, maximal bei ihr, ne? Und ganz im Ernst, wir haben dann jetzt auch Episode 5 angefangen und ich habe es ausgemacht. Kann es nicht mehr gucken. Manche das Sachen tut mir wirklich leid, und es tut mir selbst so leid, aber ich werde in meinem Leben vielleicht, also wir haben schon gesagt, weil hier unser Benni, hier unser Nachbar, da ist ja die Alte jetzt gerade schwanger und da haben wir schon gesagt, wenn es ein Junge wird, dann gucken wir auf jeden Fall in 10 Jahren alle 9 Teile. Oh. Ja. Gucken wir zusammen. So. Und da wird es vielleicht der früheste Zeitpunkt sein, aber ich werde auf keinen Fall mehr diese alten Filme gucken. Die sind nicht gut gealtert und sind fast nicht mehr zu ertragen. Bei mir hat das ja noch nie gefruchtet. Also ich habe nie verstanden, auch als Kind nicht, was da der Hype oder was genau den Hype auslöst. Also für mich war das immer einfach nur so eine Science-Fiction-Geschichte, die mich überhaupt nicht angemacht hat. Ich kann es nur so sagen, ich verstehe es auch nicht, warum. Mir haben auch die Ableger nicht gefallen. Wie hießen die Plüschtiere, die dann einen eigenen Film hatten? Ewoks, das fand ich auch nicht so geil. Ich weiß es nicht, warum mich Star Wars nicht anmacht. Und ich komme mir halt schon immer ein bisschen doof vor, weil die ganze Welt total ausflippt, wenn irgendwas mit Star Wars ins Kino kommt oder ein Spiel rauskommt oder sonst irgendwas. Und ich sitze halt immer da und denke mir, also das Spiel, das muss ich nochmal sagen, ist kompletter Scheiß im Nachhinein. Ich hab's nochmal gespielt mit diesem Hunter-Mode, diesem Flugzeugjäger-Mode. Da kannst du übrigens in X-Wing fliegen. Und das Spiel ist so dürr und nee. Also das ist das perfekte Spiel für ein Zwanni. Da holst du es dir mal. Ja, vor allem. Und es ist das perfekte Spiel. Jetzt haben sie ja den Season Pass aufgedröselt, was da alles drin sein muss. Ricky, ich sage dir, nächstes Jahr um diese Uhrzeit hol ich mir Star Wars Battlefront mit allen DLCs. 16 neue Karten, 6 neue Helden, was war das noch? Irgendwie 5 neue Waffen oder so und neue Spielmodi kommen dann dazu. Das Spiel wird nochmal nicht verdoppelt, verdreifacht an Content. Und dann, Ricky, Game of the Year Edition hole ich mir auch gerne nochmal für 39 Euro oder für 50 Euro. Da hole ich sie mir nächstes Jahr, wenn diese fette Edition kommt und sie wird kommen, da bin ich dabei. Aber so ist das Spiel einfach nur eine Frechheit. Es sieht gut aus. Hast du das mit dem Waffengate mitbekommen? Dass du als Vorbesteller, wenn du diese super Edition da irgendwie gekauft hast, eine Waffe mitbekommst, die so dominant ist, alle Maps ownst, sozusagen, und irgendwie jeden Vogel mit nur einem oder zwei Treffer direkt killst. Die nerven sie doch aber jetzt. Und wollen sie doch im nächsten Patch nerven. Genau, aber da habe ich mir halt auch so gedacht, probiert das keiner aus oder was? Also, ja. Gut, das passiert, das ist jetzt nicht weiter tragisch, das ist jetzt nicht der Grund, warum ich es mir nicht holen würde, aber ja, klar, wenn's dann mal billiger wird und Ich behaupte ja weiterhin, dass das Spiel eigentlich das perfekte Spiel für mich wäre, der noch nicht so viele Shooter gespielt hat, weil es vom Handling her, glaube ich, wirklich für so ein DAO ist wie für mich. Also einfach, um in diese ganze Shooter-Materie reinzukommen, ist das perfekte Einsteigerspiel, weil es nicht so komplex ist wie andere Battlefield-Spiele oder Call of Duties. Also das ist eigentlich das Spiel, was ich mir holen sollte und auch holen will, aber halt eben nicht für so einen Vollpreis. Wir holen uns das nächstes Jahr, wenn es die Game of the Year Edition gibt. Spätestens dann. Aber wenn wir schon bei Black Ops sind, muss ich dich natürlich fragen. Naja, bei Black Ops. Wolltest du nicht darüber noch sprechen, wie gut du das fandest? Ich wollte erst mal fragen, was du von Rainbow Six Siege Beta hältst. Ja, ich habe die Closed Beta damals gespielt. Ich meine eigentlich, dass sie die ja abgebrochen haben, ne? Hast du es mitbekommen? Haben sie heute abgebrochen? Nee, die sollte ja vorgestern starten und dann haben sie gesagt, nee, machen doch, wir nicht. Doch, die gibt's. Die kannst du runterladen, aber nicht spielen. Hä, doch, ich habe doch da Videos weil sogar so gesehen. Weil du Closed-Beta-Member bist. Du kannst jetzt nur als Closed-Beta-Member, kannst du, ja, hör dir mal was an. Okay. Ja, gut, ich hab's halt nicht verfolgt. Wenn es Probleme gibt und so, und das fängt ja schon sehr gut an, ne? Ja, ich hab's ja damals in der Closed Beta gespielt und das ist ja ein Taktik-Shooter, habe ich mir sagen lassen von dir. Ich habe zuerst Strategie gesagt, aber ich kenne mich halt nicht aus in dieser ganzen Scheiße. Ist auch egal. Und ich glaube, wenn du auf sowas stehst, ist das großartig. Ist das wirklich großartig. Aber ich bin halt so veranlagt, dass ich da durchmarschieren will und einfach nur töten. Und das funktioniert da nicht so gut, weil du halt eben taktisch vorgehen musst. Und das ist wirklich mit das Wichtigste bei dem Spiel, taktisch vorzugehen. Also ich habe mir jetzt ein paar Streams angeguckt dazu, immer mal so eine halbe, dreiviertel Stunde zum Einschlafen auf Twitch reingeguckt. Und die Typen, die das gut spielen, das ist phänomenal. Also dann finde ich es wirklich richtig geil. Aber ich hätte einfach nicht die Lust, mich da rein zu nörden. Den Aufwand zu betreiben, ne? Das noch dazu, genau. Dann merkst du halt, wenn du dich da so ein bisschen verständigst. Also du hast da am Anfang diese Zeit, um das Konsulat da abzusichern und Fallen aufzustellen etc. pp. Und so. Und da kannst du dich nicht so gut miteinander verständigen, ist mir aufgefallen, weil die Zeit so knapp ist. Aber dann im Spiel, wenn du da miteinander kommunizierst, das ist halt phänomenal. Also das ist echt richtig geil gemacht, auch dass sich drei Leute absetzen und einen Typen auf sich lenken, der zum Beispiel mit einem Schild auf dich vorrückt oder zu dir vorrückt und ein anderes Teammitglied von dir kommt dann von der Seite, weil da das Schild halt keinen Schutz darstellt für ihn und knallt ihn dann ab. Also das sind ja alles so Kleinigkeiten, die bei Call of Duty überhaupt keine Rolle spielen. Und das finde ich schon ziemlich geil, aber ich müsste mich da viel zu sehr reinnörden und Zeit investieren und da sind wir wieder bei dem Punkt. Zeit. Hätte ich halt nicht. Zeit. Aber ich finde es per se nicht schlecht, aber es ist nichts für mich. Es ist halt einfach leider nichts für mich. Aber die Idee und so finde ich richtig gut, aber es halt spricht mich nicht ausreichend an. Muss ich auch sagen, ja. Grafisch ist es jetzt auch nicht so ein Brett, aber das ist für mich auch nicht so wichtig, muss ich sagen. Ja, grafisch, ja, das stimmt schon. Welches Spiel war das jetzt, was grafisch so abgekackt hat? Was war denn das nochmal? Ach hier, Fallout, genau, ja, sind wir wieder bei dem alten Thema. Fallout, ja, naja, das Ding ist für mich sowieso nicht. Da habe ich mir heute Freakshow angehört und da hat der Huckel. Huckel war total gehypt von Fallout, was man da alles so machen kann. Und dann ist es mir wirklich wie Schuppen von den Haaren gefallen. Das ist genau das Spiel für Nerds, absolut. Da bin Huckel, da kannst du dich halt so reinnörden mit dem Siedlungsbau und alles. Aber an mir geht dieses Spiel komplett vorüber. Absolut. Und ich habe mir nochmal einen Podcast zu diesem Thema angehört und es wird wieder genau das Gleiche gemacht. Ja, es ist total ein geiles Spiel. Man muss halt mit den Bugs leben und mit dem Scheiß und hier funktioniert was nicht. Aber dann ist es echt gut, wenn du darüber hinwegsehen kannst. Eines der besten Spiele ever. Dann hör dir mal den vorletzten auf ein Bier-Podcast rein. Wirst du nicht mögen, aber da reden sie schonungslos über das Thema und auch, was in der Branche falsch läuft bezüglich dieses Themas. Und es ist ja wirklich kein schlechtes Spiel, aber der, wie heißt da der Hauptmann von auf ein Bier? Peschke. Andreas, wie heißt er? Peschke. Michael Peschke. Dieter. Dieter Peschke hat dann gesagt, es ist kein schlechtes Spiel. Es ist das fünftbeste Fallout. Ja, okay, alles klar, das sagt schon alles. Ja. Auf der besten Konsole ever. Ja. Zimmern sie halt das fünftbeste Fallout raus. Muss man ja mit dazu. Das wurde ja, wie man munkelt, ja, für PS3 und Xbox 360. Ja, optisch kann man, glaube ich, das unterschreiben, oder? Absolut. Wurde das wohl für die entwickelt, aber man hat das dann portiert. Ja. Hab sonst noch irgendwelche gaming-relevanten Themen? Aber du wolltest doch Call of Duty ansprechen. Was soll ich denn ansprechen? Das ist weiß ich nicht. Du hast doch zu mir gesagt, hey, hast du am Dienstag Zeit für WhatsApp? Ich muss unbedingt über Call of Duty sprechen. Was? Ja. Ich weiß es gar nicht. Habe ich doch schon drüber gesprochen. Da habe ich doch schon so einen Monolog drüber gehalten, letzte Ausgabe. Ich dachte, da wolltest du jetzt noch mehr erzählen, weil du relativ weit bist oder. Nö, ich zocke ja nur Multiplayer. Story habe ich gar nicht mal weitergespielt, also weil der Multiplayer mich so. Da bin ich jetzt Level 40. Ja, ich spiele weiterhin, und das ist eigentlich ein Skandal. Jeden Tag nur FIFA. Hä? Na, ich habe jetzt die Woche immer nur eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit gehabt und habe da immer nur FIFA gespielt. Und hasse mich fast schon dafür, aber ich komme nicht weg. Oh. Momentan bin ich im FIFA-Fieber. Hast du das von PES 2000? Hallo? So, jetzt haben wir einen Chris hier offensichtlich. Nee, warum? Da ist er, da ist er. Hast du das von PES 2015? Hast du das mitbekommen? 16? Was? WM oder was? Es gibt, nee, es gibt eine Free-to-Play-Version für PS4. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, was die beinhaltet, aber sie kommt am 4. Dezember und ich werde sie mir laden und man kann bestimmt online zocken und das werden wir mal machen. Ja, das Spiel ist ja gut. Ich habe es ja mit dem Tobi hier gespielt, die Demo gegeneinander und da waren wir uns eigentlich einig. Wir hatten damals die FIFA 16 Demo und die PES 16 Demo. Ja. Von den Demos war PES besser, gegeneinander zocken. Aber dieser Umfang, weißt du? Ja, ich sehe es ja jetzt. Ich spiele halt jeden Tag zwei Spiele im Karrieremodus und das macht mir Spaß für eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann denke ich immer so, ach Mann, aber eigentlich will ich doch hier und da. Aber ja, wenn halt Champions League ist und so, dann fehlt mir leider Gottes die Zeit, länger zu spielen. Und ich meine, ich mache jetzt hier keinen Batman oder sonst irgendwas für eine halbe Stunde an. Batman habe ich immer noch nicht abgelegt. Ah. Ich hänge immer noch im Batman drin. Jetzt habe ich auch mal die Firefly-Geschichte da durchgezogen. Ja. Hab das fertig gemacht und jetzt versuche ich gerade alle Spots da einzunehmen von den, wie heißen die Idioten? Türme da oder was? Nicht die Türme, die Türme auch, das mache ich so nebenbei, wenn ich gerade mal irgendwo vorbeifliege und das Gefühl habe, hier habe ich eine gute Chance. Nee, diese, wo man dann, wie heißen denn die? Ja, wo da diese Wände hochklappen. Egal. Auf jeden Fall, das ist jetzt gerade mein Ding. Das ziehe ich jetzt gerade durch. Und diese Virusgeschichte lade ich da auch in die Minen immer rein. Wenn dann die ganzen Panzer kommen, das macht ja auch tierisch Spaß. Ja, das macht Bock, um die dann zu verteidigen, ne? Das macht Bock. Das ist auch großartig. Und es liegen, wie gesagt, hier Massen an, also ich glaube, 7 oder 8 nicht angefangene Spiele liegen hier bei mir rum. Und ich komme nicht vom Batman los, leider Gottes. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon direkt weg musst, weil ich habe noch, eine Sache, die ich unbedingt ansprechen muss, und zwar, hast du noch kurz Zeit? Ja. Also pass mal auf. Gestern laufe ich so von der Arbeit nach Hause wie jeden Tag. Mhm. Und mir läuft jemand entgegen. Es passiert schon dann und wann mal. Und weißt du, was ich immer mache, wenn jemand an mir vorbeiläuft? Immer. Ich halte die Luft an. Was? Ja, gestern wurde es mir zum ersten Mal bewusst, dass das ein Tick ist von mir. Ich habe mir darüber nie... In welchem Moment hältst du die Luft an? Also ich laufe auf der Straße. Leute kommen mir entgegen. Egal wer. Ist egal, ob es eine gut aussehende Frau oder ein hässlicher Mann ist. Ist alles egal. Sobald Leute, Erwachsene muss man dazu sagen, wenn es Kinder sind, ist es mir egal. Also sobald die sozusagen auf meiner Augenhöhe sind, halte ich die Luft an. Jetzt, pass mal auf. Jetzt halt mal bitte die Fresse. Jetzt halte ich mal die Luft an. Das mache ich auch. Das gibt's doch nicht. Nee, jetzt pass mal auf. Das mache ich auch. Aber aus dem Grund, ist wahrscheinlich bei dir nicht der Grund. Ich halte auch oft die Luft an, wenn Menschen an mir vorbeigehen, weil ich Gerüche anderer Menschen oft nicht mag. Ja, genau deswegen. Ich habe immer Angst, dass die komisch riechen. Genau, das mache ich auch. Die ziehen ja so einen Eigengeruch mit sich mit. Ja. Ein Parfüm oder so. Und ich halte eigentlich, wenn ich nicht in einer Menschenmenge bin, wenn ein einzelnes Individuum auf mich zukommt, halte ich auf Augenhöhe ab dann immer die Luft an. Das würde bedeuten, wenn wir uns über den Weg laufen, dass wir synchron sterben würden. Ja. Aber das ist wirklich merkwürdig, weil ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Ich habe es halt einfach immer gemacht, hauptsächlich bei alten Menschen zunächst, aber mittlerweile, und das wäre jetzt natürlich wieder welche aufschreien, oh Gott, das bist du also. Aber ist halt so irgendwie, manchmal, die riechen halt manchmal komisch. Nicht komisch, es ist ein Geruch, der mich dann und wann schon mal verunsichert hat, so muss man sagen. Auch nicht alle, aber irgendwie habe ich mir das angewöhnt. Sobald jemand an mir vorbeiläuft, Luft anhalten. Und dann nicht gleich wieder atmen, sondern so 3, 4 Sekunden warten. Genau, das mache ich auch. Das gibt's ja gar nicht. Vielleicht machen das alle Menschen so. Und wir denken einfach nur, wir hätten irgendwie einen Tick. Das wollte ich mal ansprechen. Frag doch mal deine Frau. Ja, die bringt, glaube ich, gerade das Kind ins Bett. Von daher möchte ich da jetzt nicht stören. Wenn wir schon beim Thema Kind sind, Chris, ich habe noch was. Und zwar, jetzt überlege ich, ich habe zwei Sachen zum Thema Mia. Also ich fange mal mit dem an, was mir wirklich, ich hoffe, dass das Thema jetzt nicht zu austrabend oder also zu weitumgreifend ist. Egal. Ich habe am Sonntag mit Mia so darüber gesprochen, was ich schon alles für Berufe gemacht habe. Ja, habe ja das alles so erzählt, was ich wissen wollte. Und dann hat sie mich halt gefragt, welchen Beruf ich denn am liebsten gemacht habe. Hast du dich wieder geschämt, ja? Nee, gar nicht. Darum geht's gar nicht. Und dann habe ich halt zum ersten Mal so richtig drüber nachgedacht. Also sie wollte wissen, welchen ich am liebsten gemacht habe und welchen ich am liebsten machen würde. So. Und dann habe ich zum ersten Mal so richtig darüber nachgedacht, was ich da für eine richtige Antwort geben könnte. Weil im ersten Moment habe ich natürlich gesagt, na, den ich jetzt mache. Und die Antwort, die ich gegeben habe, ist eigentlich nebensächlich. Aber dann ist mir wieder aufgefallen, dass man eigentlich, also bei mir ist es so, manchmal Sachen machen würde, wo man so denkt, ja, das kannst du halt nicht bringen, weil da würdest du kein Geld mit verdienen, etc. pp. Mhm. Und man hört aber immer von Leuten, die in irgendwas Besonderem erfolgreich sind, ja, das musst du einfach durchziehen. Also pass auf, ich kann dir ja mal sagen, was ich mir dann so überlegt habe, wenn ich einen Wunsch frei hätte als Beruf, dann würde ich mich wirklich gerne Montag früh um 8 hinsetzen, dann erstmal so eine Stunde oder 2 Stunden darüber sprechen, was am Wochenende in der UFC los war. Danach würde ich gerne über Fußball reden und weißt du, einfach den ganzen Tag nur durchsenden und damit Geld verdienen. Da hätte ich, das wäre mein Ding. Darauf hätte ich wirklich Lust. Mir ist schon klar, dass ich keinerlei Qualifikation dafür habe, sowas zu machen. Aber da fängt es ja schon an. Man müsste dann halt da investieren. Man müsste zu einem Logopäden gehen. Man müsste halt eben eine gewisse Kenntnis erlangen und vielleicht auch in eine Sprachschule gehen. Man müsste Fremdsprachen lernen und zwar nicht nur so auf so einem Realschullevel, sondern dann schon so, dass man sich weltweit auch adäquat verständigen kann. Also man muss eine gewisse Leistung bringen, und um dann so einen Traum auszuüben, das ist mir schon klar. Aber es ist schon merkwürdig, dass man das nicht versucht, also dass man das überhaupt nicht in Erwähnung zieht, sowas mal zu versuchen. Weißt du, also es geht mit Sicherheit nicht allen so, aber viele haben bestimmt so insgeheim einen Traum, den sie nicht verwirklichen, warum eigentlich? Zu faul ist. Ist es Faulheit oder Angst, dass man scheitert? Nee, beides. Ich meine, im Endeffekt gehe ich ja den geringsten Widerstand mit meinem Beruf. Ja, also ich denke mir halt so, ja gut, da kannst du eigentlich fast nicht scheitern. Und ich bin so ganz zufrieden. Und wenn ich jetzt sowas machen würde, wenn ich darüber rede, dann finde ich schon so absurd. Aber wenn ich jetzt mich dazu entschließen würde, nö, ich ziehe jetzt hier so ein Network auf. Ich mache hier eine Morningshow zum Thema UFC und so, ja, also so ein richtiges Network. Und ich muss dann halt in Sprachschulen gehen, etc. pp. Wenn ich mich dazu entscheiden würde, dann wäre natürlich die Möglichkeit, dass ich scheitere, größer und auch, das wäre auch gravierender, denke ich mal, weil du halt erstens mal Geld investieren musst, das ist weg und gleichzeitig unter Umständen kein Geld verdienst. Also das Risiko ist halt groß, aber es ist eigentlich nicht zu groß. Also ich meine, im schlimmsten Fall setzt du halt mal 10.000, 20.000 Euro in den Sand. Mhm. Das klingt jetzt erstmal, aber sind wir mal ehrlich, wir leben beide lang genug und arbeiten lang genug. 10.000, 20.000 Euro sind nichts. Sind einfach gar nichts. Ja. Das hast du in einem Jahr oder in 2 Jahren mit einer normalen Arbeit wieder abbezahlt. Also das ist nichts, vor was man jetzt wirklich Angst haben müsste. Genau, und gerade bei dir weiß ich jetzt nicht, aber gerade bei mir wäre es, glaube ich, relativ soft, weil ich hier einen Partner habe, der überdurchschnittlich gut verdient. So, weißt du, wenn ich hier irgendwas in den Sand setze, habe ich auf jeden Fall immer noch so ein finanzielles Polster, was auf jeden Fall hier die Kutsche weiterschiebt. Das viel Wichtigere ist, dass du kein Kind hast, glaube ich. Also weil man da ja immer so das Gefühl hat, man müsste ein gewisses Polster erarbeiten, um dem Kind das Leben so einfach wie möglich zu machen. Ja. Es kann nicht schaden, das ist richtig, aber ich glaube auch nicht, dass es zwingend notwendig ist. Für ein Kind ist, glaube ich, immer das Wichtigste, dass man fürs Kind da ist und halt Liebe, das reicht. Also du kannst so viel Geld haben, wie du willst, wenn du keine Zeit hast und keine Liebe vergeben kannst, wird dein Kind nicht glücklich sein. Jedenfalls, wenn dann nur oberflächlich. Aber ich fand diese, also Mia beginnt halt langsam wirklich über Sachen zu sprechen, die mich dann wiederum zum Nachdenken bringen, weil sie halt noch so unbeschwert ist. Ja, also sie hat mich zum Beispiel ja auch gefragt, welchen Beruf von denen, die du jetzt aufgezählt hast, hast du am liebsten gemacht? Und da habe ich gesagt, also am meisten Spaß hat es mir gemacht, im Kino zu arbeiten und das Kino zu leiten. Das war für mich der tollste Beruf. Und dann sagt sie so, ja, warum machst du den nicht mehr? Ja, gute Frage. Ja, dann habe ich gesagt, ja, da musste ich halt 16, 17 Stunden arbeiten und ich hatte halt kein Privatleben mehr und musste halt wirklich nur arbeiten, bin nach Hause gekommen, habe geschlafen, bin wieder auf Arbeit gegangen. Der Beruf an sich hat mir gefallen, aber es zehrt natürlich extrem an dir und auch an deinen Freundschaften. Und dann sagt sie halt was ganz Simples, aber so Naheliegendes, Ja, warum hast du denn da nicht weniger gearbeitet? Weißt du, es ist, ja. Warum eigentlich nicht? Also warum eigentlich nicht? Das ist, klingt total abwegig auf der einen Seite, weil was sollst du machen? Willst du zu deinem Chef gehen und das einfach so sagen? Das wird nicht funktionieren. Das gehört halt mehr oder weniger, oder es wird vorausgesetzt, wenn du so ein Kino leitest. Aber es ist wahrscheinlich nicht unmöglich, so ein Thema mal anzusprechen, ob man sich zum Beispiel diesen Beruf nicht teilen kann. Ja? Also, dass man sagt, ja, du zahlst ja nicht mehr. Also, natürlich hast du eine finanzielle Einbuße, wenn du dir diesen Job mit jemandem teilst. Aber wenn es der Job ist, der dir wahnsinnig viel Spaß macht, ist das vielleicht gar nicht so schlimm, wenn absolut, du eine finanzielle Einbuße hast. Absolut, das ist die sogenannte Life-Quality, ne? Ja, es ist so. Work-Life-Balance nennt man das, glaube ich. Absolut. Nicht, dass ich darüber nicht schon mal nachgedacht hätte. Aber man denkt immer, ja gut, du kannst ja nicht einfach dann die Hälfte arbeiten. Also weißt du, für dich ist die naheliegendste Antwort einfach nicht, das kann nicht sein. Also weißt du, das ist halt, für mich ist es dann gleich erstmal ausgeschlossen. Nee, also ich kann nicht zu meinem Chef gehen und sowas fragen. Wobei ich es hätte machen können wahrscheinlich. Also weil es gab auch mal dann das Thema, ja, wir wollen in Leipzig ein Kino kaufen. Das wäre dann, also ich habe ja so ein Sechs-Seele-Kino geleitet. Das ist, kannst du bringen, das geht schon, ist aber... behaupte jetzt mal mit 21 dann doch schon eine ganz geile Aufgabe gewesen. Und ich habe es aus meiner Sicht ganz gut hinbekommen. Deswegen hat er mich dann gefragt, ob ich in Leipzig ein ganz neues Kino übernehmen will von ihm mit noch mehr Seelen. Und da habe ich mir so gedacht, Alter, das ist jetzt schon so viel Arbeit. Und dann eine neue Stadt und so. Da hast du ja 24 Stunden Arbeitstage. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Und Melli kann nicht gleich mitkommen, sondern die müsste ja erstmal da bleiben, weil du weißt ja nicht, ist das jetzt für länger oder eben nicht. Ach, war die da schon am Start, ja? Die war schon am Start. Seit 2001 bin ich und Melli und der Esel nennt sich hier immer zuerst ein Paar. Auf jeden Fall habe ich mich dann dagegen entschieden, weil ich Angst davor hatte, Gesundheit, dass mich dieser Beruf kaputt macht. Aber bis zum heutigen Tag... Und natürlich diese DJ-Tätigkeit, das war natürlich auch phänomenal. Aber auch da habe ich einen Rückzieher gemacht. Auch da hatte ich 2002 die Möglichkeit, nach Berlin zu gehen und das Ganze hauptberuflich zu machen, weil ich da die Möglichkeit hatte, regelmäßig Freitag und Samstag in einem Club aufzulegen und das hätte so viel Geld eingebracht, dass es zum Leben gereicht hätte. Aber ich habe mir halt dann so gedacht, was ist, wenn die mir nach einem halben Jahr sagen, das war's? Genau, das ist richtig. Und so wie es so rennt, ist es doch gut. Du hast eine sehr goldige Familie am Start. Es geht nicht darum, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Es geht, das ist gar keine Frage. Ich fühle mich auch wohl und ich bereue nicht, wie ich mich entschieden habe. Ich frage mich halt, warum man nicht diesen Weg geht und sagt, ich mache jetzt das, was mir am meisten Spaß macht und gehe in ein vertretbares Risiko ein. Ich war damals 22, ja, also es ist... Was wäre das Problem gewesen, nach Berlin zu gehen? Und damals waren die Mieten auch noch extrem günstig. Und das da zu versuchen, ja, hätte ja natürlich auch ein Riesengewinn für mich werden können. Weiß man ja nicht. Aber das fand ich schon bemerkenswert. Und das gefällt mir jetzt auch richtig gut, dass ich mit meiner Tochter über so Sachen reden kann, beziehungsweise dass sie solche Fragen stellt. Das ist echt eine schöne Phase aktuell mit ihr, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit deiner Tochter? Ja, ganz, ganz tolle Phase gerade. Und daraus resultiert auch, und das hast du ja heute zu spüren bekommen, dass ich mir überlegt habe, ich muss meine Vulgärsprache eindämmen. Ja. Pass mal auf, für uns hat ja, wenn wir uns da so Nachrichten schreiben und du schreibst sowas wie du alte Fotze oder so, ja? Ja. Da hat ja für uns das Wort Fotze eine ganz andere Bedeutung. Ja, natürlich, weiß natürlich, wo du hin willst. Das hat für einen anderen erwachsenen Menschen eine andere Wirkung, als wenn ich das zu dir sage. Warte mal ganz kurz, klar. Es gibt eine Intervention von der Frau. Ach, ist bei uns im Bett eingeschlafen. Dann schlafe ich heute wohl auf dem Sofa. Ja. Ich muss dich kurz was fragen. Du, was war das von, was ich Melli mal fragen sollte, Chris? Wenn sie an einem Menschen vorbeigeht, ob sie die Luft anhält. Ja, guck mal her. Wir haben gerade beide festgestellt, ich und Chris, dass wenn wir, und redet ganz normal laut und deutlich, muss sich nicht schämen, hört keiner zu, dass wir beide immer die Luft anhalten. Wenn wir du läufst auf so einer Straße, es kommt dir jemand entgegen. Hältst du dann auch die Luft an? Weiß ich nicht. Ich habe nie drauf geachtet. Oder atmest du oder riechst du das, was da, also wenn du an jemanden vorbeiläufst, riecht der ja im besten Fall nach Parfüm oder so. Nimmst du das wahr oder hältst du auch über die Luft an? Ja, okay, alles klar. Okay. Dann kannst du jetzt wieder gehen. Tschüss. Tschüss. Ja. Also eine ganz tolle Phase. Und Vulgärsprache, genau, das war das Thema. Und ich habe mir dann überlegt, möchte ich, dass meine Tochter hört, dass ich so spreche? Weil sie wird es halt nicht verstehen, warum wir so miteinander reden. Weil das ist wie, um es jetzt mal in der Katzenwelt, in die Katzenwelt zu übertragen, ach, wie wenn ich dich so zärtlich kratze. Das habe ich doch schön gesagt, Chris. Das ist wie, wenn ich dich einfach so zärtlich kratze, wenn ich zu dir Fotze sage, hat das genau die Bedeutung. Hast du den Tweet vom Dirk gelesen? Vom Dirk? Nee. Mach doch mal einen Podcast ohne Gaming und Fußball. Die Dienstagsandacht war groundbreaking. Sowas erreicht mehr Hörer. Ja, wir machen ja What's Up im Endeffekt. Wir können ja nicht jede Woche hier unsere Seelenkultur preislegen. Können wir schon, aber wollen wir nicht immer. Wollen wir nicht immer. Und irgendwann ist die Seele auch leer gesprochen. Jetzt ich merke auch, was du hinaus willst, auf das Ende der Sendung. Aber okay. Ich wollte dich zu diesem Vulgär-Thema ansprechen. Und zwar, sprichst du so mit vielen Menschen? Oder? Nein, nur mit dir. Nur mit mir. Aber rutscht dir das nicht manchmal auch so sonst raus? Aber du wirst nicht... Ich habe in einer abgeminderten Version auch so eine Art mit Lilly zu reden. Aber dazu wirst du, ja Mensch, das hat das Mädchen doch gar nicht verdient. Aber Nein, das mache ich auch nur, um dich zu trollen. Zurück? Hä? Das mache ich immer nur, um dich zu trollen. Ich weiß, dass du Lilly, wenn ich zu dir so sage, hey, du kannst, du weißt, wenn wir so privat miteinander reden oder schreiben, dass ich das manchmal zu dir sage, hey, das kannst du echt nicht bringen und hin und her. Das mache ich nur so aus so einem Trollmodus heraus. Ich bin mir sicher, dass du diese Frau über alles liebst und dass das für dich einfach so ein zärtliches Kratzen ist, wie ich es vorhin beschrieben habe. Ja, weil ich es auch mal kratze. Sehr, sehr lustig finde, wenn dieser wirklich sehr kleine Mensch dann den Mittelfinger hebt und sagt, fick dich selber. So, das ist sehr, sehr lustig. Das ist schon Comedy-Potenzial, aber leider selten gewollt. Ja, das Problem ist halt für mich... Sag mal, hat Dortmund verloren? Ja, 1-0 und dreimal einen Pfosten getroffen. Das Problem ist halt für mich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel von dir eine Nachricht bekomme, dass ich den Raum verlasse, in dem ich gerade sitze und mit Mia spiele. Ja, es geht halt, du weißt selber, was für Nachrichten du dann manchmal schickst. Die kann man nicht von einem Kind abspielen. Es ist so oder nicht? Natürlich ist es so. Und jetzt habe ich das Problem, jetzt kann sie lesen. Ach du, ja, jetzt kann sie halt lesen. Sie liest. Also es ist jetzt nicht so, dass sie überall, aber wenn sie halt 4-5 Buchstaben sieht, dann geht sie halt hin und endlich. So. Und wenn da halt jetzt Fotze steht, das wird die lesen können. Da geht ja dann Fotze. Fotze. Mama, was heißt denn Fotze? So, das ist halt, das ist ein Problem. Und ich möchte auf keinen Fall, dass, wenn ich mir so überlege, dass meine Tochter so sprechen würde, wie ich manchmal mit dir spreche, dann würde ich mich schämen. Da würde ich mich schämen. Und deswegen habe ich ja auch nicht so, dass das dein Sprachfundus ist, so zu reden, sondern das ist ja einfach nur eine neckische Art und Weise, miteinander zwischen uns zu reden. Absolut richtig. Ja. Aber die Gefahr, dass sie das liest und dann denkt, hä? Weißt du, das ist ja dieses, wenn sie es einmal liest, ist es bei ihrem Kopf. Und dann, ich möchte mein Kind jetzt nicht so erziehen. Guck mal, also bei uns zu Hause ist es nicht so, dass ich ausflippe, wenn sie Scheiße sagen würde. Was ich möchte, ist, dass sie, wenn sie dieses Wort benutzt, versteht, dass... Was das für einen Impact hat. Dass es überhaupt einen Impact hat. Dass es nicht einfach nur so ein Wort ist wie, och Mann, oder so, ja? Und ich habe kein Problem, wenn man dieses Wort benutzt, aber es muss in einer gewissen Hinsicht Sinn machen. Also, da bin ich mal gespannt, wenn wir uns in 4 Jahren an dieser Stelle wieder treffen und du dann sagst, wir müssen alle 200 Podcasts nochmal bearbeiten, weil sie jetzt Podcasts hört. Das kann gut sein, dass das irgendwann was passiert, dass ich alles rausschneiden muss, was wir damals verzapft haben. Aber andererseits stehe ich natürlich dazu. Aber ich möchte halt jetzt für mich auch, also möchte ich das nutzen, um davon so ein bisschen wegzukommen, um dann, wenn ich solche Wörter auch mal benutze, dem Ganzen mehr Impact wiederzugeben. Weil eben, wenn ich zu dir sage, du alte Fotze, das hat für mich halt null Bedeutung. Wenn das aber jemand anders hört, denkt der, was geht denn jetzt ab? Ja. Weißt du? Also wenn ich das zu dir sage, und wenn du es zu mir sagst, das hat für uns keine Bedeutung. Das ist wie wenn du sagst, hey Alter, genau das Gleiche. Ja, genau. Aber das geht nicht. Du wirst also mit deiner Tochter erwachsen. Ich hoffe, dass sie mich nicht überholt dabei. die Gefahr besteht ja auch noch. So, jetzt, Chris, erlöse ich dich. Du willst nämlich irgendwas anderes machen. Das merke ich doch schon wieder. Ich muss noch duschen. Okay. Ich habe jetzt noch ein letztes. Und das wird dir zugutekommen, glaube ich. Ja. Und so habe ich darüber nachgedacht, was du das letzte Mal gesagt hast. Da hast du ja die Hörer gebeten, dir Geschenke zu schicken. Ja. Und jetzt ist ja bald Weihnachten. Ja. Und da habe ich mir gedacht, Chris, wir könnten ja tatsächlich mal so einen Amazon-Wunschzettel bei jedem von uns einpflegen. Ja. In die Folgen, also auf nonpg.de. Da kann man dann draufklicken, wenn man möchte, und uns zu Weihnachten beschenken. Denn du wirst es nicht glauben, dann und wann bekomme ich mal eine Nachricht, meistens auf Facebook, ob wir Unterstützung brauchen. Ja. So. Und seitdem wir damals bei MMA Radio Unterstützung eingefordert haben und relativ zeitnah dann direkt den Podcast beendet haben, bin ich ein bisschen vorsichtig mit Unterstützung einrufen. Ich glaube, wir können uns momentan ganz gut selber finanzieren. Das geht mit Auphonic mit den 8 Euro. Das ist, glaube ich, für alle Parteien ganz okay. Aber wenn jemand Lust hat, uns Geschenke zu schenken, dann würde ich jetzt mal sagen, bis nächste Woche baue ich die Wunschlisten von Chris, wenn Pocho möchte, von Pocho und von mir auf non-PG mit ein. non-PG.de ist da die Adresse, die man ansurfen kann. Und dann könnt ihr mal vorbei surfen und gucken, ob ihr uns was schenken wollt. Das ist, ich weiß, ein bisschen erbärmlich, aber es machen alle Podcasts so. Deswegen habe ich gedacht. Ich bin gerade auf meinem Wunschzettel, den man übrigens über meinen Twitter-Account ansteuern kann. Na, guck ich mal. Und das erste ist eine Xbox. Ja, ich weiß gar nicht, ob man da gleich eine Xbox schenken muss. Vielleicht reicht erstmal so ein Elite-Controller. Ja, vor der Xbox, das stimmt. Das ist so ein Zugzwang, das ist immer schlau. Ja, dann setzt man dich unter Druck. So einfach geht das. Jetzt will ich mal gucken, was hier beim Chris. Also ich hab halt an so Bücher gedacht oder so. Ja. Also ich werde jetzt einen anlegen, weil ich hatte mal einen öffentlichen, aber der ist mir eigentlich mittlerweile fast scheißegal. Zu Zeiten, wo ich noch ein relativ, wie nennt man das, weitreichenden Gaming-Podcast gemacht habe, gab es tatsächlich, ja, gab es zwei Menschen, die mir Spiele geschenkt haben. Na, siehst du? Also ich sehe jetzt hier beim Chris den Sates X-Power Wired Gaming Headset with 5.1 Surround Sound für 42 Euro. Chris, das ist noch zu teuer. Auch das ist alles. Ich kann ja mal weiterlesen. Beim Chris ist also eine Xbox für 339 Euro drauf. Dann Star Wars in der Steelbook Edition für 60 Euro. Dann die Stanley Kubrick Masterpiece Collection für 70 Euro. Und noch eine Xbox One in der Tomb Raider Edition für 400 Euro. Also wenn ihr dem Chris was Gutes tun wollt, dann legt am besten zusammen. Nee, aber man kann da, denke ich mal, noch andere Sachen draufpacken, die nicht so teuer sind. Und die vielleicht auch diesen Podcast in irgendeiner Art und Weise nach vorne treiben. Vielleicht absurde Filme, die wir hier besprechen können oder so. Ja, oder sonst irgendwas. Also ich habe mir das so mal überlegt, weil es doch dann und wann mal eine Anfrage gab auf Facebook und auch auf Twitter. Hey, braucht ihr Unterstützung? Wir würden das ja machen. Flatter haben wir ja ausgelagert, weil ganz ehrlich, ich wurde zweimal im Jahr geflattert oder so. Und das ist fast so erbärmlich wie auf YouTube. Aber Flatter soll ja auch so ziemlich tot sein, ne? Ja, habe ich auch so wahrgenommen. Ja, und ganz ehrlich, ich habe auf Flatter über 4 Jahre 13 Euro zugeflattert bekommen. Vielen Dank dafür. Ja. Aber es ist jetzt nicht unbedingt wahnsinnig ertragreich, so dass man es jetzt hier aufrechterhalten müsste. Und deswegen habe ich Flutter für mich auch erstmal abgeschossen, muss man sagen. Ja. Also das bedeutet, wir werden nächste Woche, Chris, mit den Top 10 Games, die wir jemals auf der PlayStation. Da muss ich mich ja groß drauf vorbereiten. Naja, du musst jetzt ja keinen Monolog zu jedem Spiel halten. Es reicht ja, wenn du einfach dann so die ersten oder Platz 10 bis 6 so weghaust. Ist das dann unter dem Deckmantel What's Up? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Und dann die Woche drauf machen wir unsere Top-Filme und dann gucken wir mal, wie oft wir überhaupt noch senden, weil dann gehen ja die verrückten Tage los. Dann gehen die verrückten Tage los. Meine Güte, wird das verrückt. Das wird unglaublich verrückt. Gut. Ja. Sonst habe ich nichts, was wir jetzt unbedingt noch ansprechen müssten. Ich habe natürlich noch Themen, aber es ist jetzt anderthalb Stunden. Das ist wirklich genug. So. Tschüss. Naja, das ist ja fast schon verwegen, dein Abschied. Warum? Das klingt ein bisschen depressiv fast schon. Nein, sag doch mal mit so einem Effekt. Ich hab einen leichten, das merke ich wirklich. Durchfall? Meine Birne funktioniert nicht ganz rund, weil ich habe, glaube ich, einen leichten Sonnenstich. Ja, das kann sein, gerade jetzt. Das war übrigens auch noch ein Thema. Endlich Winter, oder nicht, habe ich mir ja notiert. Ich habe wirklich einen leichten Sonnenstich. Ich war heute seit Monaten mal wieder im Solarium. Was denn da? Ja, also gerade die Solarien dieser Welt sind ja bekannt dafür. Oh, übrigens, da kann ich dir sagen, ich habe mir einen Podcast angehört zum Thema Krebs. Mhm. Eine der Hauptursachen für Hautkrebs. Das habe ich völlig ignoriert. Ist weiterhin Solarium. Mhm. Ja. Stehe ich aber drüber. Ich nicht. Das, also ich bin früher auch oft, also jetzt natürlich nicht, ich sah nicht aus wie so ein Krebs, aber ich sag mal so ein bis zweimal die Woche ins Solarium gegangen. So, dass es ja ein bisschen Tante hatte. Den Teng. Teng hatte, genau. Also einen leichten Teng hatte. Ja, und ja, hatte ich immer so einen leichten Teng. Da habe ich gedacht, Mensch, auf jeden Fall habe ich dann in diesem Podcast nochmal gehört, dass das wirklich, also das sollte man auf keinen Fall tun. Solarium, ne, lieber nicht. Ja. Lieber mehr Karotten essen. Es färbt auch. Färbt auch, aber nicht braun. Ja, das stimmt. Also, Chris, ja, in diesem Sinne, tschüssi. Piss in die Rinne.